Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, Krähennest hier. Ich sitze in der Berti. Heute war Treffen aller Aktiven, die Interesse und Zeit hatten, um die Berti-Organisation zu besprechen. Und ich habe hier den Jens bei mir und der wollte mal, oder ich wollte ihn mal ganz kurz fragen, wie es denn gelaufen ist mit den Besprechungen heute. Ich finde es super gelaufen. Erstmal freue ich mich, dass so viele Leute spontan Zeit gefunden haben. Wir sind alle im Moment im Stress mit Wahlkampf. Trotzdem kamen die Leute zuhauf. Ich glaube, wir waren 20 Leute oder sowas, die hier gesessen haben und alle grundsätzlich bereit waren, noch mehr Arbeit zu investieren und in der Berti mitzusitzen und sich ans Telefon zu setzen und Bürgerfragen zu beantworten und so weiter. Wir haben uns grundsätzlich dagegen entschieden, jetzt neue Beauftragungen auszusprechen oder sowas. Wir berufen uns wieder auf die alten Tugenden, womit wir sehr, sehr lange gut gefahren sind. Wir machen jetzt und reden weniger und das Ding läuft jetzt. Und was mir ganz, ganz wichtig ist an die Piraten, die das jetzt hier hören, macht bitte die Berti zu unserem Wohnzimmer im Wahlkampf. Das hier ist das Zuhause der Piraten für die nächsten Wochen. Wenn ihr mitmachen wollt, kommt her. Wenn ihr uns nur mal besuchen wollt, kommt her. Wir haben immer ein offenes Ohr. Kaffee gibt es hier auch immer. Ein paar Süßigkeiten sind auch da. Und wenn ihr Muffins oder Kuchen mitbringt, werdet ihr hier heldenhaft gefeiert. Oh ja. soll als Vorwort reichen. Ihr könnt euch jetzt die Aufnahme anhören von der Sitzung. Viel Spaß. Dann sind wir alle drin. Ja. So! Geht besser, ne? Ja. 11:23. Punkt 1. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Das ist total geil. Mal ganz im Ernst. Das ist doch echt. Entschuldigung. Der Hammer. So viele Leute, die einfach kommen. Worum geht's heute? Kurz für die Aufzeichnung. Wir wollen saufen. Ja, auch. Blackjack und Nutten. Blackjack und Nutten. Ja! Koks, du hast Koks vergessen. Koks, Blackjack und Nutten. Das ist für die Aktiven. Es geht darum, dass wir heute uns gemeinsam Gedanken darüber machen wollen, wie wir das jetzt mit dem Wahlkampf die nächsten 4 Wochen so treiben, nachdem die bisherige Wahlkampfkoordination zumindest von der Anfangsaufstellung, glaube ich, einmal komplett durchrotiert ist. Krass. Und jetzt dann auch in weiten Teilen weg ist. Auf Fragen, die gestellt worden sind, wen wir denn jetzt als nächstes beauftragen, war der Gedanke bei uns im Landesvorstand, niemanden, wir machen jetzt einfach. Also wir sparen uns das jetzt mit diesen Beauftragungen und zum Chef machen, wir machen das jetzt. Sehr cool, sehr cool. Das heißt, es wird keine neue Wahlkampfleitung beauftragt von uns. Wir hatten zwischendurch die Idee, eine 3 Wochen lange Ausschreibung. Aber bitte anonymisiert. Anonymisiert, 3 Wochen Ausschreibung. Mit Konzept, bitte. Mit Konzept. Wir wollen euch da mal ein bisschen Vorstellung im Einzelgespräch. Ja. Also solange Sasa das alles anonymisiert, ist die Vorstellung dann auch nicht so wichtig. Wir wollten das schon in der Vorstandssitzung sagen. So Leute, wir schreiben jetzt die Beauftragung aus. Wir hatten erst überlegt, 6 Wochen. Schluss, 22. Nee, 6 Wochen. 22. Wir wollten das eigentlich am Anfang der Vorstandssitzung ansagen und dann am Ende der Vorstandssitzung April sagen. Das wäre sehr lustig geworden. Wir haben uns das dann gespart. Entschieden. Wir sollen es während der Vorstandssitzung. Ja, bitte Konzepte während der Vorstandssitzung einschicken. Ich glaube, du hast noch nie so schnell so viele Leute vom Zuhörer in den Sprecherraum sehen. Wir sperren den der gesamte vorher. Block. Wir stummen den Raum dann einfach. Das mit Recht. Naja, kann er was zu sagen? Gut. Bisher habe ich ein paar Sachen auf Zuruf auf die TO gepackt. Teil 1, Öffnungszeiten der Berti. Wie wollen wir die ab jetzt geöffnet haben und wie bewerkstelligen wir diese Öffnungszeit mit Personal? Punkt 2 war Zugänge, Request Tracker, Wahlprüfsteine. Punkt 3 nochmal Schlüssel wurde gefragt. Da da fassen wir nur noch mal zusammen, was am Dienstag gesagt worden ist. Budget-Barkasse ist noch mal angesprochen worden. Wer verwaltet jetzt? Telefonanlage. Evergreen. Ich glaube, am 23. September kommt jemand von der Telekom und repariert. Und weitere Veranstaltungen, wie bewerben die und wie ist der Organisationsstand und wo kann wer noch helfen? Aufgaben. Aufgaben, also Aufgaben, die Berti quasi definitiv klar übernimmt. Listenkandidaten betreuen, ist ganz wichtig. Wollte ich erklären, dass ihr mitmachen? Wir haben bisher, Direktkandidaten. Ja, aber der hat gesagt, er wollte die Liste jetzt mitmachen. Ich meine jetzt die ersten 4-5 Listenkandidaten. Da brauchen wir noch jemanden, der Mel unter die Arme greift und so ein bisschen koordiniert. Ich glaube, auch Sasa kann da Hilfe gebrauchen. Ja, definitiv. Weil du bist irgendwie... Wir fangen trotzdem vorne an, oder? Sasa braucht eine Assistentin. Ich hab's aufgeschrieben auf die Liste. Hast du eigentlich da eine Pad? Also ich habe ein Pad. Ich habe ein Pad, soll ich das öffentlich machen? Ich habe eine Verwaltungsliste gelesen, dass Verwaltungstierarten kein Wahlkampf sind. Pad Access. Public. Nein, er hat es auf Public gestellt. Ich habe es auf Public gestellt. Ui, das ist eine Nummer. Das Pad. Hey! Entschuldigung. Danke. Herr Vorsitzender. Ihr habt hier keinen Push-to-Talk. Ihr müsst dran denken. Also, halt doch so ein Mute. Ich bin dafür, dass du so das Pad heißt nrw-vorstand.piratenpad.de/Berti2-Besprechung. Warum hat er da zwei Minus hingemacht? Keine Ahnung. So heißt das Pad. Das ist die Note für diese Besprechung. Ja. Das finde ich nicht. Das ist bald. Ich könnte es vertwittern. Für die analogen. Soll ich es auf Twitter rumschicken? Für die analogen nochmal wiederholen. Berti Besprechung minus zwei. Berti minus minus Besprechung. Zwei. Ich schick's auf Twitter rum. Und B groß und B groß. Dann wird es gleich wieder weg. Das ist mir doch kackegal. Berti ist groß und Besprechung. Einfach Kommentar los. Berti groß und Besprechung groß, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Bleibt dazu, dass wir noch einen Raum anmieten müssen in der Berti, weil jetzt so viele Leute da sind. Ich hätte macht das groß und Kleinschreibung, das ist doch 19. Berti bin ich Besprechung. 20 ist dann. Wir brauchen mehr Platz in der Berti. Die Hütte breit. Zu viele Helfer hier. Oh, das ist echt so bam. Twitter. Ich muss noch BTW 13 und Piraten. Ihr seid fies. Jetzt lasst uns mal konzentrieren auf die Aufgaben. Ich bin sauer. Gott. Ja. Okay, wir kommen wieder zurück zum. Wir kommen wieder zurück zum Punkt. Hey. Tagesordnung. Ich krieg das hin, danke. Wir kommen wieder zurück zum Punkt Öffnungszeiten. Was sind sinnvolle Öffnungszeiten von der Berti? Du hattest gesagt, du würdest sie morgens aufschließen. Das heißt, du sagst die Uhrzeit, wann es aufgeschlossen wird. 10? 10 würde mir passen, ja. 10 Uhr? So, sollte hier jemand sein, der irgendwie schon um 9 kann, bitte gerne. Du? Ich habe mit den Renanern aus Bochum gesprochen. Ungern. Ich würde gerne jemanden nehmen, der hier vor Ort ist. Lass mich doch mal ausreden. Da ich ja von Bochum morgens nach Düsseldorf fahre, könnte ich ihn mitbringen und hier absetzen. Es müsste mir jemand die Tür aufmachen. Ja, dann könnt ihr den ganzen Tag, bis ich abends zurückfahre, hier helfen. Ansonsten kommt er nicht hier hin. Die Frage ist nur, wann ist der denn nur an? Fängst du denn an? Wenn wir jetzt hier als Wahlkampf fahren und ich hier abends mitarbeite, werde ich morgens um 6.30 Uhr anfangen. Das heißt, er steht hier morgens um 6.30 Uhr. Ja. Sag ihm vielen, vielen Dank für das liebe Angebot. Wir können ihm ein Zelt draußen hinstellen. Genau, Bernd soll doch einen Schlüssel bekommen. Weil er also auch abends abschließen soll, weil du abends hier hinkommst. Hat er so viel Zeit, oder was? Ja, der hat so viel Zeit. Frag einfach nicht, er hat. Der hat ja auch das letzte Mal jede Schicht G2A gemacht. Der war bei der G2A in der Standardbesetzung. Dann schreibe ich jetzt Öffnungszeit 6.30 Uhr hier hin. Nicht jeden Tag, nur wenn ich dann abends laufe. Der schreibt doch ab 8 Uhr oder was. Dann ist ab 8 Uhr auf jeden Fall jemand da. Also ich würde, der ist dann zwar morgens hier, aber ich würde die Öffnungszeit... Re-establishing Connection. Definitive Öffnungszeit 10 bis 19 Uhr. Richtig, genau. Und dann kann man anfangen, ob jemand hier ist oder nicht. Wenn Ranarion dann früher hier ist... sage ich jetzt mal, und entweder kann das twittern, wenn ihm wirklich langweilig ist, oder ich denke mal, hier liegt so oder so mal Arbeit rum, die er dann auch mal in Ruhe machen kann. Und er weiß, ab 10 Uhr kommt erst eventuell Leute. Ne? Also offizielle Öffnungszeiten und wenn hier jemand ist, das sind ja zweierlei Dinge. Sonst gibt es doch den Berti-Twitter-Account, der kann doch einfach twittern, Berti ist ab jetzt geöffnet. Ja, dann geben wir dem Schlüssel, fertig. Ja, ich glaube, es ist generell das Ja, ich schon, aber er kann dann einfach ja morgen sagen, bin jetzt ab jetzt hier. Berti ist auf. Berti ist zuverlässig. Also, ja, der war rund um die Uhr in der G2A. Der hatte mich schon angesprochen im Januar, Februar, als das hier anfing. Und hat gesagt, könnt ihr mir irgendwie eine Fahrmöglichkeit organisieren, dass ich hinkomme? Dann wäre der jeden Tag hier. Jetzt wieder. Wenn ich erst Januar anfange, kann ich erst Abend wieder hier sein. Ich muss natürlich arbeiten. Ja, gut, dann sagst du. Das wird diesem Brötchen hier da liegen. Wenn du das Brötchen hast, dann hast du irgendwas mit von halb acht. Dann hat er zwischen drei, vier Feierabend dann hier rüber. Dann würde ich sagen, dann gehen wir aber trotzdem ab 10. Ja, wir gehen noch ein Brötchen und machen ab 10. Gibst du mir mal aus der Schublade? Wenn er sich hier noch zwei Stunden auf den Tisch haben. Jens, dann mach ab 10. Dann hat der Ranario nämlich vorher noch ein bisschen Zeit, um hier Nails und Kram zu machen. Jetzt klappt es gerade. Können wir ein bisschen konzentrierter sein? Weil so mit die ganze Zeit alle reden laut durcheinander, bringt uns das überhaupt gar nichts. Du scrollst aber auch die ganze Zeit. So. Ich habe ja auch wir gesagt. Ja, so Papier. Danke. Was? Passwort hier? Ja. B3RT1 Berti 4 ausgeschrieben, 9 ausgeschrieben. Genau. Können wir es nicht einfach in die Tafel schreiben oder wollt ihr das? Ja, kommt gleich. Ja, ich wollte schon drucken, aber. Es ist jetzt eh öffentlich. Es ist ein öffentliches Passwort geworden. Ja, scheiß doch mal. Also 10 Uhr bis. Ja, ist doch bis 17 Uhr. Oder 18 Uhr, ist mir egal. Wie lange spätestens? Wann machen wir uns wieder zurück? Sag nur mal Zeit. 9 Uhr rum werde ich dann zurück. War so kurz in die Runde, darf ich mein Handy da anschließen? Warum fragst du? Er sagt, ich darf nicht. Ich hab. Er hat gesagt, ich darf keinen Strom klauen. Alles feiern. Leute, ich schreibe 20 Uhr auf. Das heißt, das ist ja spätestens um 10 geöffnet, frühestens um 20 Uhr geschlossen. Wenn es länger offen ist, ist ja nicht schlimm. Ich kann nur nicht jeden Tag. Ich kann 3 Tage in der Woche. Was heißt das? Welche 3 Tage? Ich will aber für jeden Tag die gleichen Öffnungszeiten haben. Das heißt, wir müssen das an den anderen Tagen eventuell anders klären. Das hängt davon ab, ich denn meine Frau, wo ich eventuell mit muss. Die Sache ist die, ich wohne hier gleich in der Ecke. Ja. Christopher auch. Sagen, Montag. Wir hatten das in der Anfangsphase gemacht. Da hatten wir die 10 Uhr. Ich kann auch um 9 Uhr, aber also wie gesagt, die 2 Tage, wo er nicht kann, kann ich. Okay. Kriegt ihr das untereinander abgestimmt? Das ist der Punkt. Fixe Tage in der Woche oder variabel? Das machen wir. Ich wollte jetzt. Warte mal kurz. Ich möchte gerne was sagen. Bernd hat gerade gesagt, er kann montags, donnerstags und freitags. Da wollte ich jetzt gerade nachfragen, nochmal und dann aufschreiben. Wir haben eine Tabelle aufgemacht, da werde ich mich reintragen, nachdem ich mich zurückgesprochen habe mit meiner Frau. Und dann kann man gucken, wer in den anderen Tagen Zeit hat. Die Tabelle hat Wagner gemacht und ja, der Uwe hat die Tabelle jetzt noch so weit ergänzt, dass wir da jetzt 3 Schichten drin haben. Und ich würde einfach sagen, bevor wir hier eine Stunde diskutieren, wer wann kann, okay, wir uns einfach in eine. Ich will aber die. Ich will, also das ist für die Leute, die zusätzlich kommen, genau. Die Auf- und Abschließleute möchte ich festhaben. Ja. Das halte ich auch. Also jetzt auch ohne die Tabelle will ich die jetzt festhalten, dass die Leute, die haben nichts so mit dieser Tabelle zu tun. Wieder Leute, die irgendwie die Bärte gesetzt haben. Also. Ja, gebe ich dir recht. Montag, Donnerstag und Freitag schließt Bernd ab. Wenn ich nicht kann, durch den anderen und welche anderen Tage zusätzlich kommen, gleich. Ansonsten kümmerst du dich, dass es jemand anders macht. So, dann haben wir noch Dienstag. Das heißt, wir haben Dienstag und Mittwoch. Würdest du um 10 Uhr Dienstags und Mittwochs aufschließen? Kann ich machen. Ist das mit dir? Kannst du Mittwoch? Ja, aber wo kriege ich einen Schlüssel her? Ja, da kümmern wir uns gleich. Wir dann Dienstag, Mittwoch. Bastel dir doch. Achso, nee, jetzt geht es um Abschließen. Also, wir werden jetzt erstmal beim Abschließen. Abends um 20 Uhr, Dienstag, Mittwoch. Geht? Geht. Gut. Jetzt geht's ums Aufschließen. Das kannst jeden Morgen du machen um 10, ne? Kaffee. Aber wenn Ranarion um 9 Uhr hier schon ist, dann kommt er ja nicht rein. Dann schickst du kurz eine SMS, dass du Ranarion hier abgesetzt hast und das schon offen ist. Aber Bernd hat doch einen Schlüssel. Nee, der Bernd kriegt einen Schlüssel. Na, dann braucht der Paki nicht um 10 Uhr nochmal zu fahren. Der sagt dir einfach, Paki Bescheid, dass er nicht auf. Schließt du immer auf. Jens, wir haben ja gerade schon geklärt, dass er die Montags, Donnerstags und Freitags also Montag, Donnerstag und Freitag schließt du auf und ab. Nicht er, der Ranarion. Er setzt ihn ist doch ab. Egal. Das Tech-Team Bochum. Kann ich trotzdem kurz eine Antwort haben, ehe jetzt alle anderen mir das erklären. Ich mach das so, wie meine Frau das sagen würde. In der Regel werde ich das tun und wenn ich es nicht kann, sage ich Bescheid. Also grundsätzlich, wie der Jurist sagt. Auf und abschließen und für Dienstag und dann machen wir das jetzt ganz einfach und für Dienstag und Mittwoch hat auf- und abschließen der Andreas. Gut, dann haben wir Montag bis Freitag geklärt, wann auf- und abgeschlossen ist. Vor allem wissen sie, wenn sie morgens aufgemacht haben, müssen sie abends auch zumachen. Du bist komplett raus aus der Nummer. Ganz simpel. Und Paki hat Luft. Aber der Schlüssel muss ja auch für die Leute, die hier arbeiten, auch hier bleiben, ne? Was bitte? Der Schlüssel? Genau. Ja, das ist ja kein Problem. Deswegen nur eine Frage nochmal zu euch, weil vom Schlüsselsystem, ich weiß ja nicht, wie weit ihr das drin seid. Wir haben nur 2 Schlüssel. Ja, das wissen wir ja. Für das Haupttor links. So, wie wollt ihr das mit der 3? 2. Fürs Tor. In unserer, fürs Tor. Ja. Die Frage ist. So, wie ihr die Übergabe, wenn ihr zum Beispiel einen Bochum mal und den nächsten Tag links, muss ja irgendwo dieser Schlüssel abends. Keine Übergabe. Für die Glastür unten haben wir nur 2 Schlüssel, ja. Oder was? Warum stehen denn 3, nachdem wir am Dienstag gefragt haben, 3 in der Liste drin? Weil einer der Schlüssel, ja, der KV hat. Ach so, ja, dann ist doch kein Problem. Es sind 2 Leute, 2 Schlüssel. Baba! Na ja, gut. Da müssen wir doch nichts übergeben. Ist doch alles gut. Genau. Ich dachte, mit eurem haben wir 2. Das muss man dann. Falls einer von denen mit dem Schlüssel in den Reim fällt, dann müssen wir im Notfall irgendwie eventuell den KV-Mann nochmal kontaktieren. Also nicht besoffen in den Reihen fallen. Und wenn, dann ohne Schlüssel. Der wird ja konfisziert. Okay, also alles gut. Montag, Donnerstag, Freitag Bernd auf und zu. Wenn er nicht kann, kümmert sich darum, dass das jemand anders macht. Und Dienstag und Mittwoch macht der Andreas Mertens das. Öffnungszeiten 10 bis 20. Machst du denn auch zu, Andreas? Ja, habe ich gerade gesagt, auf und zu. Ich bin aber zwischenzeitlich weg. Also ich bin ja nicht den ganzen Tag. Das macht ja nichts. Du machst auf und zu. Super. Damit haben wir Öffnungszeiten 10 bis 20 Uhr. In dem Pad haben wir 3 Schichten drin gehabt. Vormittags 10 bis... Okay. Die können dann auch bleiben, ne? Genau. 10 bis 14 ist eine Schicht, 13 bis 17 ist eine Schicht und 16 bis 20 Uhr ist eine Schicht. Das heißt, es sind immer 3 Leute, die sich potenziell eintragen können, um hier 4. zu arbeiten. 4? 4 können sich eintragen im Moment. 4, also okay. Das ja auch, ja, dann aber 3 Schichten auf 4 Leute. 3 Schichten auf 4 Leute. Meistens machen die Leute ja nicht nur von 10 bis 14 Uhr, sondern bleiben länger. So kenne ich das aus der G2A. Wenn, dann macht man das auch den ganzen Tag. Das Schichtsystem wird dann so vertwittert und über die Info geschickt. Das ist auch auf der alten Seite drauf, wo eh schon der Kalender ja, drin war. Ja, Pad ist zurzeit nicht erreichbar. Der Pad-Server ist down. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Sehr schön. Geil, die Pad-Server sind down. Ja, geht nicht. Dann machen wir das weiter mit. Aber das kann man einfach googeln mit Berti Schichtplan und dann kommst du direkt irgendwie. Was hatten wir als weitere? Wir hatten Öffnungszeiten, haben wir durch. Wenn wer sich nicht eintragen kann, dann ist heute, können wir das. Und? Nicht zu viele Besprechungen gleichzeitig haben, bitte. Wir hatten als nächstes den Punkt Schlüssel. Das heißt, der Andreas Mertens bekommt den Schlüssel von Paki, richtig? Machen wir das so? Britta. Wir haben ja den Schlüssel von Britta und du hast einen Schlüssel für alles. Wir haben 2 Schlüssel für alles, für unten und oben. Ich habe keinen für die Glastür. Ich habe... Mir ist egal, ich kann Britta hat also Andreas 3 Hauptschlüssel, ist einer bei Sonja, einer bei mir und einer bei Paki. Das sind die 3 Hauptschlüssel. Die ja, also der von Britta ist bei Sonja, alles klar. Dann, Britta hat keinen Hauptschlüssel. Wir müssen mir einmal kurz holen. Danach haben wir nochmal 5 Berti-Schlüssel für diese Tür, ja. Um reinzukommen. Die sind im Moment bei Claudia, bei Britta, bei Solzgen, beziehungsweise... Nee, bei Solzgen, nicht bei Christian Gebel. Bei Christian in der Zwischenzeit. Einer hat Paki und einen habe ich. Okay. Dann nochmal. Der Paki gibt bitte seinen Schlüssel für unten und oben an den Andreas weiter. Und wir gucken, dass du den Schlüssel von der Sonja bekommst. Wenn wir meinen haben? Das ist erstmal nur der Schlüssel von hier oben. Das können wir, es geht um die Auf- und Zuschließer. Dann haben wir das geregelt. Danke, dann packen wir ihn ja mit der Einführung. Ich würde neben die Glastüren Backstein legen und Universalschlüssel draufschreiben, das ist einfacher. Paki gibt an Andreas. Schlüsselstein da. Schlüsselstein. Ab Montag. Sonja gibt an Bernd. Wird doch eh abgerissen. Genau. Wenn wir die Tür nicht kaputt machen können, reißen wir ein Loch in die Wand daneben. Das ist alles cool. Dann haben wir noch drei Berti-Eingangsschlüssel, die nicht für unten sind, sondern nur für hier oben. Einen hat der Frank bisher. Das heißt, wir haben noch zwei freie zur Verfügung. Brauchen natürlich auch die gleichen Leute, ne? Ja, deswegen habe ich gesagt, lass mich doch. Also es gibt fünf insgesamt. Ich habe das schon im Griff. Es gibt fünf insgesamt, deswegen... Drei davon sind schon vergeben, nämlich die drei. Das heißt, wir haben noch zwei verfügbar, die noch jemand haben kann. Den würde ich einen gern an Paki geben. Und ich würde vorschlagen, einer bleibt hier. Damit für den Fall, dass jemand, der sonst einen Schlüssel hat, nicht da ist. Das ist eine super Idee. Auch jemand zuschließen kann. Ja, aber falls Ranari und Andreas... Ein Schlüssel bleibt hier. Dass wir den weitergeben können. Damit nicht jeder nachher wieder den Sitz und den Rauskommen oder nicht weg kann. Die Schlüssel für hier oben beliebig nachmachen lassen. Und dann schnell umgeht das bei 3,95. Ja, aber wir haben noch genug. Wenn die genug sind, ist das... Also ich denke, fünf Schlüssel reichen doch. Ist es gewährleistet, dass die aufgeschlossen werden? Ich wollte nur sagen, das ist für hier oben gar kein Problem. Und zweitens wollte ich nur, das kann ich aber auch mit dem Bernd klären, die Schlüssel bei Sonja sind eigentlich die, die offiziell ich habe. Aber das ist völlig egal, die sollen so lang, nur möchte ich, wenn mein Ernie-Schlüssel dann da abnehmen von dem. Ja, das macht Sinn. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon alles soweit geregelt. Okay, dann ist alles gut. Wenn das können wir ja auch untereinander. Das können wir gleich machen. Ich besorge auch gleich die Schlüssel. Das ist alles klar. Ich wollte nur, das war ja wegen Urlaub. Und ich habe deinen Schlüssel. Super, du hast also meinen Schlüssel. Ich, ja. Hauptsache, du weißt, wer deinen Schlüssel hat. Bedenklich. Also, Glastürschlüssel haben Andreas, Bernd und Frank. Und Berti-Schlüssel haben Paki, Bernd, Andreas, Frank und einer in der Berti. Richtig? Ja. Widerspruch? Nein. Gut. Da haben wir die Öffnungszeiten und die Schlüssel geklärt. Das ist ja total geil. Es geht so voran hier. Hey! Genau. Schönen Abend noch, jetzt ist Party und Saufen. ja, alles Wesentliche gemacht, wir sind da. Muss reichen. Zugänge. Das machen die alle alleine, jeder für sich. Zugänge. Es gibt ein paar Leute, die vom Kai die Berechtigung bekommen haben, auf dem Rechnersystem Benutzer anzulegen. Das sind Paki, ich, Vako soll das auch noch bekommen, weil du ja auch relativ häufig hier sein wolltest. Ich würde dann sagen, dass Bernd noch einen bekommt und Andreas. Ranarion. Genau, Ranarion und Andreas. Das heißt, Benutzer-Admins. Ich denke mal, so fit seid ihr, dass ihr Benutzer anlegen könnt in Windows, oder? Jens, Paki, Andreas. Eine Info zu den Rechnern hier. Der Kai hat die soweit vorbereitet, dass jeder an jeden Rechner kann, sich einloggen kann mit seinen Userdaten und alles zur Verfügung hat. Es sind keine Sperren oder sonst irgendwas. Genau, die Dinger sind, also die Dinger sind offen. Jein. Man kann nicht beliebig Software nachinstallieren, einfach selber. Aber die haben alle einen Mumble drauf, die haben alle einen Firefox und einen Chrome drauf, die haben alle nötigen Zugänge. Es gibt zwei Netzwerklaufwerke, auf die alle zugreifen kann. Ein Netzwerklaufwerk, da ist auch nochmal ein Verzeichnis Wahlprüfsteine. Und das hat zwei Unterordner. Der eine heißt in Bearbeitung und der andere fertig. Damit man einfach da auch nochmal bei den fertigen Wahlprüfsteinen im Zweifelsfall nachgucken kann, ob da einer schon geschrieben ist. Für Wahlprüfsteine, die hier hinkommen, es werden nämlich garantiert auch welche in die Berti kommen. Mumble habt ihr auch noch auf den Rechnern drauf. Sollte jemand noch sagen, dass man für die Arbeit dringend noch eine Software braucht, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Wichtig ist, dass die Leute ihre Headsets mitnehmen, weil wir haben keine. Ja. Ihre Achso, wenn sie mumblen wollen. Ja, wenn sie mumblen wollen, brauchen sie ihr eigenes Headset. Ja. Gibt es jederzeit die Möglichkeit, eigene Rechner ja. über LAN, also nicht nur über WLAN, sondern auch über LAN ins Netz zu bringen? Ich glaube, ja. Wenn es jetzt nicht überhand nimmt, ja, es gibt ein paar Freidosen. Gibt es irgendwelche Dinge, die auf diesen hier zur Verfügung stehenden Rechnern installiert sind, die man nicht auf seinem eigenen Rechner machen kann? Nee. Also man könnte auch seinen eigenen Rechner mitbringen und von da ja. arbeiten. Also im Prinzip reicht für die Arbeit ein Browser. Also du brauchst einen Rechner mit einem Browser, das reicht eigentlich. Ja, selbst das Office ist nett, aber wir haben es in der G2RA eigentlich nicht wirklich gebraucht für die eigentlichen Telefonarbeitsplätze. Da brauchst du einen Browser, damit du in die Pads reinkommst, damit du in den Tracker reinkommst, und das reicht. Du kannst ja auch ein Thunderbird so konfigurieren. Aber wenn du einen eigenen Rechner mit hast, dann kannst du... Da kannst du drauf installieren, was du willst. Eben. Ja. Und dann kannst du in der Zeit, wo du vielleicht gerade nichts zu tun hast, auch eigene Sachen machen. Ja, das, ja? Ja, aber das ja. ja sowieso, klar. Du kannst auch nur eigene Sachen machen. Ja. Hey, ich sehe euch überall Telefone stehen. Ja. Das ist so ein eigentlich antiquiert. Also ich sag mal so aus der Praxis raus. Ich arbeite im IT-Bereich und da arbeitet man eigentlich, wenn man das sind VoIP macht, normalerweise über das System, also sprich Headset am PC, am du Telefon, PC, Michael. Telefon ist eine super Angelegenheit. Das bist du ein ganz wunden Punkt. Ja, aber das war aber, du kannst aber gerne in der AG Technik arbeiten. Das Software, die fehlt. Also wenn man denn vielleicht, dann sollte man vielleicht auch mal überlegen, einen VoIP-Client auf dem PC drauf zu machen. Wir haben die Telefone. Wir haben jetzt die Telefone und wir werden in den 4 Wochen jetzt nicht das Telefonsystem nochmal umwandeln. Ja, und den ganzen Hackback bisher hat nicht funktioniert. Ja. Deswegen ja, einfach mal einfach. Das ist aber normalerweise sollte man dann Leute fragen, die sowas professionell machen. Haben wir versucht. Leute, die nicht aus der Uni kommen und sagen, ich habe das studiert, aber ich habe das eigentlich noch nie bei 500 Usern betrieben. Ganz einfache Frage. Moment. Wenn wir so eine Software auf die Rechner packen, eine freie, und Headsets besorgen, die paar, die kostet ja nichts. Kannst du das einrichten auf eine Telefonnummer, die wir dir geben, nämlich die Berti-Telefonnummer? Theoretisch ja, dann müsste man ein bisschen mehr Informationen im Hintergrund haben, sprich, was für eine Anlage, welcher Carrier, ja, etc. Die Infos kannst du kriegen. Die Frage ist, wie schnell kannst du das machen? Wie lange dauert das? Ja, das hängt davon ab, was für eine Infrastruktur dran ist. Theoretisch geht das. Ich kann dir die Nummer von Timmy geben, dann kannst du mit dem mal telefonieren. Also, über jede Hilfe. Wenn du das innerhalb von einem Tag einrichten kannst, ist das total super. Wenn nicht, würde ich gerne darauf verzichten. Ich kann es auch andersrum ausdrücken. Wenn es einfach geht, geht es pro Gerät, sage ich mal, innerhalb von 10 bis 15 Minuten. Eigentlich gibt es auch eine Auto-Provision, das heißt, dann geht es sogar auf alle gleichzeitig. Eigentlich. Ja. Eigentlich haben wir seit Wochen eine funktionierende Telefonanlage. Ja hinten ich weiß. Dann, um das abzukürzen, wir geben dir den Kontakt zum Timmy und dann sprichst du dich mit ihm ab. Und wenn ihr das machen könnt, feel free, solange wir funktionierende Telefone haben, erreichbar sind und rausgehen. Schlimmer als jetzt wird es nicht. Doch, gar nicht. Man hat es eine Datenbank-Anschluss. Das heißt, man sieht direkt aus, aber die hat die Presse nicht. Ja, klar. Ja, wir haben gar keine. Also die Notwendigkeit, viel rauszutelefonieren, gibt es gar nicht. Also wir sind. Das ist ja. Wenn du es dokumentieren willst, was ist besser dokumentiert als der Computer dokumentiert? Ja, hau rein. Nicht nur diskutieren, mach Kontakt zur Agitechnik, du hast den Job. Ich bin da gar nicht geil drauf. Das war nur eine Frage zu dir. Du hast den Zugang zu Facebook. Willkommen beim Piraten. Ja. So, Request-Tracker ist noch ein Punkt, da müssen wir mit dem Daniel reden und dem, oder dem Arndt. Nee, wir müssen einfach ein Ticket an die AG Technik schicken. Ich soll heute hier sammeln, wer sich alles bei den Wahlprüfsteinen und dem Vertikö beteiligen möchte. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, ist wer da mitmachen will. Dann jemand hier anwesend, der sich nicht daran beteiligen möchte? Nicht an der Bertie-Q. Ich werde da keine Tickets bearbeiten. Ich werde reinschieben, aber keine bearbeiten. Ich mache damit so lange, so muss ich auch mal erklären, worum es geht. Okay. Wenn du möchtest, einfach ich versuch's nochmal. Okay, sorry, Jet Jens. Ich versuch's nochmal. Es gibt zwei Qs, um die es geht, die interessant sind. Q1, wo wir Leute brauchen, die mitarbeiten, ist die berti@piratenpartei-nrw.de. Da kommen alle möglichen Anfragen. Da kommen Anfragen aus den Kreisen, die sagen, ich brauche noch das und das. Da kommen Anfragen von Presse rein, da kommt Spam rein und alles Mögliche. Ja, Interviewanfragen, was auch immer. Da brauchen wir Leute, die sich drum kümmern, die schon am besten... Also das Tollste wäre, wenn die schon mal mit einem RT gearbeitet hätten. Wir bringen das aber auch bei, wenn es nicht so ist, um da dann Tickets zu bearbeiten, Lösungen zu finden, den Leuten zu antworten und wenn sie keine Lösung finden, jemanden zu finden, der eine Lösung hat. Ja. So. Wer von den Anwesenden, ich mache das mal lieber so, wäre bereit, da regelmäßig in die Berti-Mails reinzugucken? Frage. Muss man dafür vor Ort sein? Macht man das von zu Hause aus? Nö. Und vor allem, gesagt, dass Rechner die Infos hier wird das zusammenfließen. Ja, das tun sie ja dadurch, dass sie im Tracker sind. Also, wenn du ein Ticket hier abgeschlossen hast, siehst du es nicht mehr, dass jetzt irgendwas passiert ist. Wenn es abgeschlossen ist, muss es keiner sehen. Wenn es eine Frage ist, die beantwortet ist, abgeschlossen ist, doch gut. Und solange offen lassen oder zurückgestellt gegeben. Okay, nochmal, wer mag mithelfen? Ja? Meine Frage leider nicht zu Ende. Ja. Geht das alles in einen Pool und alle gleich auf den gleichen zu oder wird das einzelnen Accounts zugeschlüsselt? Nein, also erstmal geht das, du siehst eine große Reihe, wo steht, wo alle E-Mails sind an Berti@. Und du kannst dir dann einzelne da rausnehmen und die dir zuordnen oder andere können dir E-Mails zuordnen und sagen, hier, mach mal, dann siehst du das im Request-Trackers oben im Bereich, da stehen deine eigenen Tickets, die das kannst du dir dann angucken. Ich frage jetzt. Kann man noch mal eine Tracker-Schulung? Ja, kann man. Das kriegen wir hin. Ja, jetzt ist doof, sich für irgendwas zu melden, wenn man überhaupt nicht weiß, was es das ist. Das lernst du relativ schnell. Das ist schnell. Das, das ist das Ding, mit dem jeder Büropirat arbeitet. Also du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst die Tickets auch per E-Mail beantworten. Okay. Also, ja, ich frage nochmal, wer möchte... Ich hätte eine Rückfrage dazu. Ja? Werden diese Tickets weitergeleitet auf die E-Mail-Adresse oder liegen die nur im Tracker? Die liegen erstmal nur im Tracker. Ja, aber die Presse ist umgestellt worden. Du kannst dir auch eine Benachrichtigung einstellen. Also es kommt darauf an, du kannst dir den Tracker so einstellen, dass du eine Benachrichtigung kommst. Das ist Standard. Du kannst dir es auch abstellen. Ja. Sprechen wir gleich noch über die Bearbeitung oder weil zu den Pressesachen würde ich nicht. Ich würde jetzt erstmal total gerne wissen, wer da mitmachen möchte. Ich versuche das jetzt nochmal. Julia. Andreas, Maja, Frank, ist das ein Mail? Ja. Gut. Du hast dich nur währenddessen am Kopf gekratzt, deswegen. Sasa nicht, Bernd. Steffi. Get your own fucking cue. Claudia. Ist da hinten Stahlrabe? Meine Cue war da billiger. Die 20, die man schon hat, ne? Ich bin noch gar nicht fertig. Was ich von euch dann noch bräuchte, dich auch? Aufschreiben. Was ich von euch noch bräuchte, ist quasi eine E-Mail-Adresse. Also ich brauche die also ihr braucht, um das zu machen, eine Piratenpartei NRW E-Mail-Adresse. Aber ich habe schon. Mag einfach mal so wie alles Musikfest Zugang. Ja, das, die wissen das doch. Also, die muss ich nicht fragen. Ich also, wer einen Tracker Zugang hat. Also ich, und wenn da irgendwas fehlt. Die wissen dann schon, wer alles hat. Also, ja, genau. Nochmal an euch, wenn ihr vielleicht jetzt schon wisst, dass ihr keine Piratenpartei NRW E-Mail-Adresse habt, dann sagt mir das einmal ganz kurz. Einer von denen, der sich gemeldet hat, keine Piratenpartei NRW. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, hat jeder. Das ist super. Dann können wir das so weitergeben. Datenschutz. Habt ihr eine... Wer von den Leuten hat keine DSV? Kann man gleich eben machen. Ja. Das ist egal, solange im Verwaltungstool drinsteht, dass du eine hast, ist alles schön. Trägst du bitte noch den Ranarion ein? Kannst du doch nicht so sagen jetzt. Und den Wirkungstreffer. Der kann heute nicht kommen, aber der will auf jeden Fall auch. Ja. Wir werden die Leute nachschulen. Ja, das sowieso. Also du musst natürlich eine Schulung machen, auf Dauer. Ja. Was? Aber nicht jetzt schon morgen. Wichtig. Gut, also Stahlrabe braucht noch die DSV, braucht noch jemand eine. Wichtig bei dieser Sache ist, dass ihr das wirklich auch aktiv macht und euch Tickets nehmt und die bearbeitet. Wir haben sehr, sehr viele Leute auch in dem Kontaktpresse-Request-Tracker, wo nichts passiert. Alle haben gesagt, ja, ich helfe mit. Und dann hat sich keiner mehr gekümmert. Also genau. Wenn ihr euch jetzt meldet und da drauf steht und die Tickets reinbekommt, dann seid aktiv bitte und sagt nicht allen irgendwie, ja, juhu, ich bin da helft da mit und lest euch die nur durch, das bringt uns nichts. Also dann schmeißen wir euch wieder raus, wir kontrollieren das auch. Nach einer Woche, wenn da keiner was macht, dann, ja, Entschuldigung, aber das ist echt Datenmüll. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Das zweite ist, wenn ihr euch ein Ticket nehmt, bearbeitet das bitte auch. Also nicht nur ein Ticket nehmen, das liegt dann bei euch und ist bei den anderen aus den Augen, aus dem Sinn. Eine Aufgabe, die man übernimmt, auf jeden Fall zu Ende führen. Und wenn ihr merkt, ihr schafft irgendwas nicht, sucht euch bitte eine andere Person und gibt das dieser Person. Nicht einfach nur in den RT wieder zu reinschmeißen, sondern einem Nachfolger auf einen Namen das Ganze zuordnen. Das ist ganz, ganz wichtig, Sasa. Wenn man die Zeit hat, ich Notfall irgendwem geben, damit es weitergeht. Ja, Sasa. Ich habe eine Bitte, was die Presseanfragen angeht, die auch über die Berti reinkommen. Die bitte alle in die Presse-Queue schieben. Alle Presseanfragen. Bist du sicher? Ja, da bin ich mir sicher. Ich habe mir bereits Hilfe geholt für die Presse-Queue. Der Janis unterstützt da in der Ticketbearbeitung, damit ich die Klamotten auf dem Schirm habe. Gerade was dann eben auch so Interviewanfragen angeht und so weiter, dass ich das dann halt eben dementsprechend an die nächsten Kandidaten dann weitergeben kann. Hast du den Janis bitte wieder aus der Werte? Nee, also ich möchte kurz noch mal eins nachfragen. Mit zwei Leuten seid ihr da zu wenig? Nein, wir sind da mindestens schon mal drei. Ja. Wahrscheinlich werden wir nur kurz Erfahrung vom letzten Mal. Es dürfte diesmal weniger sein als beim letzten Mal, aber wir waren das letzte Mal mit fünf Leuten zu wenig. Ja, das mag ja sein, aber da kann... Ich finde es also, nicht gut. Nein, wir müssen aber ein bisschen differenzieren. Also wenn das wirklich konkrete Interviewanfragen sind und so weiter, die möchte ich in der Presse-Queue haben. Ich möchte wissen, welche Anfragen da kommen und wer dann wo irgendwo hingeht. Wenn das jetzt aber so Sachen... Kleinen Moment, kann ich mal eben kurz ausreden. Wenn das aber so Sachen sind, wie zum Beispiel, dass wieder mal das ZDF anfragt und irgendwelche Werbemittel nur zugeschickt haben möchte oder nur Plakate zugeschickt haben möchte, dann ist das natürlich eine Sache, die direkt in der Berti bearbeitet werden kann. Ich widerspreche dir vollständig in dem Punkt. Wieso? Ich sehe das nicht so. Alles ganz andersrum. Also die sollten gedoppelt werden, einfach nur die Tickets richtig kopiert werden, damit Sasa Bescheid weiß, dass da jemand ist, aber die Bearbeitung darüber, wer wohin geschickt wird, für die Kandidaten läuft über die Berti. Eben, wir haben die Terminkoordination für die Kandidaten in der Berti. Es sei denn, du sitzt den ganzen Tag und machst das. Das ist, du musst ja nicht die Interviews selber ausfüllen. Es geht ja nicht um die Interviews selber auszufüllen. Aber die Kandidatenbetreuung, hatten wir eben gesagt, liegt in der Berti. Ja, und die Interviewanfragen, die sind doch für die Kandidaten. Ich verstehe nicht, warum die an Presse-Ad gehen sollen. Also ich verstehe es nicht. Und wenn das ist bloß ein zusätzlicher... Ja, dafür sollte ich aber auch wissen, was für Termine anlegen und welche Anfragen reinkommen. Ja, dass ich gegebenenfalls die richtigen Leute da hinschicken kann. Ja, das muss ja koordiniert werden. Da muss jemand anders gefunden werden und da kannst du dich nicht auch noch drum kümmern. Wieso? Das bin ich doch nicht alleine. Das mache ich doch jetzt schon die ganze Zeit. Ja. Ja. Also wenn ich finde es immer noch nicht gut, wenn es aus der Berti rausgeht. Der Sasa zugewiesen werden. Ich würde gerne die Informationen um die hier... Es geht doch nur um die Queue. Wir können es ja von mir aus dann gerne doppeln, dass es dann auch noch in der Berti-Queue mit drin ist. Das ist eigentlich... Nee, genau das ist noch größerer Quatsch, weil dann zwei Leute die Interviewanfragen beantworten. Wenn es in der Berti-Queue liegen bleibt und dir zugeordnet wird, können wir es angesehen und du auch. Claudia wollte auch noch was dazu sagen. Ja, das kannst du auch. Ihr wisst aber schon, dass es im RT eine Queue gibt, Kandidatenterminanfragen und Interviewanfragen. Nee, höre ich jetzt gerade zum ersten Mal vor, dass es die Queue gibt. Es gibt da eine eigene Queue für, Wo die alle reingeschmissen werden. Ja. Unter der Berti, okay. Oder? Müsste der Berti zugeordnet sein. Alle sind ja auch da, dass die irgendwo, die jetzt, die Kandidaten haben doch auch so ein System, wo ihre Mails dann auch nochmal hinschicken, wenn sie private kriegen. Also da ist ja irgendwo schon mal ein System. Genau, das ist mit Kandidatenterminanfragen. Das geht ja an die Berti, genau. Und es wird alles da reingeschmissen, damit man alle Termine da drin liegen hat. Ich finde das sinnvoll. Ja, dann brauche ich auf jeden Fall Zugriff auf diese Kandidatentermine, Q. Ja, das ist ja... Du hast Zugriff zur Berti, Q. Okay. Ich wollte gerade sagen, du hast eigentlich Zugriff zu fast allen Queues. Ich muss zwischendurch rechts mal in der Liste gucken, die ist ganz lang. Ich weiß. Ich kann mit dem Pfeil unten da. Persönliche und Buchhaltungs-Queue, glaube ich. Ich die größeren Termine nicht irgendwie untergehen oder so. Das ist mir wichtig. Ich möchte es nicht in drei verschiedenen Orten haben, sondern am liebsten halt eben an einem Ort, wo ich die Klamotten dann wiederfinde. Delegation ist alles. Danke, dass du es sagst. Das war jetzt nicht wirklich ernst gemeint, Mario. In dem Fall. Okay, egal. Ja? Ich bin so ein Mensch, der Freund davon ist, wenn Leute miteinander reden. Vielleicht sollten einfach Listen und Direktkandidatenbetreuung und Pressebetreuung einmal am Tag telefonieren und über die Termine sprechen. Weil irgendjemand hat die Termine bestimmt im Auge und man kann sich dann absprechen. Ja, und, das fände ich auch sehr gut. Da brauchen wir nicht überlegen, welche Q das ist, wenn es in einer Q liegt. 5 Minuten, dass aber die Q stehen. Sasa und Clay sich einmal am Tag. Das ist natürlich viel zusammenpacken. Wir sind eben Kontakt, also könnt ihr euch morgens gegenseitig... Claudia. Guten Morgen. Mir geht es einfach nur darum, für die Leute, die in der Berti-Q mitarbeiten, muss klar sein, wie das geregelt ist, wenn Interviewanfragen kommen und nicht für den Kandidaten machen wir es so, für den so. Wir brauchen eine einheitliche Schule. Genau. Das können wir uns, glaube ich, gleich mal kurz zusammenpacken und dann... Das ist der Moment. Genau, ich möchte halt auch in einer Lage haben, dass ich weiß, dass ich da mal bin. Ja, das ist mir wichtig. Wo sie dann im Endeffekt liegen, ist noch eine Sache, aber ich möchte wissen, wo sie sind, um dass es das eine zentrale Sache gibt, wo diese ganzen Sachen gesammelt werden. Wenn es eine 6er-Q gibt, dann feuert jeder, der nichts mit Listenkandidatenbetreuung, Direktkandidatenbetreuung oder Presse zu tun hat, die Finger von diesen Tickets und feuert die einfach da rein. Dann machen das die drei Leute oder vier Leute, die dafür zuständig sind. Okay. Ja. Weil ansonsten gibt das Chaos. In welche Q das im Endeffekt ist, ist mir eigentlich peng. Müsst ihr den Leuten hier klar machen. Man muss quasi hier oben stehen, Grundfindung, ne? Ja. Finger weg von Presse, das macht nur Tante Sasa. Ja. Also haben wir... Wie heißt die Kandidatentermine? Kandidatentermine. Oder Terminanfragen heißt sie. Gibt's schon seit dem letzten Mal. Also insofern. Es gibt Terminanfragen und Interviewanfragen. Ja, da gibt es zwei Qs. Das war in der G2H auch schon so. Nee, macht doch Sinn. Es gibt ja Termine, wo keine Interviews sind. Und genau. Das macht aber nichts. Also für die Pressearbeit ist das mehr oder weniger fast peng. Wir sollten das alle rein, ja auch nicht in die Presse. Ja, es geht nicht in die Presse-Q. Mhm. Aber trotzdem ist es Pressearbeit. Hä? Nee, Interview, das ich gebe? Was hat das damit zu tun? Hat das schon mit Presse nichts zu tun? Ja. Wenn da Terminanfragen sind, dann ist das doch nicht alles automatisch Pressearbeit. Genau. Also ich habe noch eine Bitte von der Melanie. Die braucht noch jemanden, der ihr zur Seite steht. Und zwar nur ihr. Und ihr dabei hilft, zu lektorieren, Pressemitteilungen zu schreiben. Hat das nicht der Radwert? Nein, die hat keinen. Die hat lokal ihre Leute für die Lokalpresse, aber sie braucht wirklich jemanden, der ihr hilft. Und ich würde jetzt gerne jemanden hier in der Runde finden, der sich da den Hut aufsetzt. Also nur zum Lektorieren? Und nee, zu mehreren Sachen noch. Termin, Absprache. Mädchen für alles. Absprache mit. Also eine rechte Hand für Mail. Eine rechte Hand. Sekretärin. Assistentin. Eventuell mal mitfahren kann oder vorfahren kann und Sachen, Telefonate checkt. Weil sie sagt, sie muss im Moment sehr viel selbst machen und dadurch fehlt ihr die Zeit, um sich auf die Termine vorzubereiten und dadurch hat sie eine weniger... Ich glaube ernsthaft, dass sich das durch eine funktionierende Berti regelt. Ich will mal für die Kandidaten irgendwo ein eigenes Büro, wo wir sagen, da wird nur die ganze Orga für die abgemacht. Und wer Lust hat, kann dann bestimmte Aufgaben übernehmen. Das wäre die nächste Frage. Ich würde es eventuell so machen, dass jetzt, wenn ich verstehe das nicht. Das wirklich, das löst sich alles auf. Ja. Das richtig. Ist, das sobald wir eine funktionierende Berti haben und hier Leute sitzen und uns ans Telefon nehmen, macht das und das Ding ist weg. Richtig, Mel hat ja hauptsächlich das Problem, dass sie wirklich 90% mit Orga-Fu beschäftigt war. Der eigentlich und das soll ja die Berti machen. Und das ist die Berti, von da ist das Problem gelöst. Ja, aber sie will einen Ansprechpartner. Einen und nicht drei. Ja, aber das ist. Ja, richtig. Das hat beim letzten Mal mit den Kandidaten funktioniert. Ja, dann macht ihr das. Ja, das ist klar. Weil die Mail hat schlechte Erfahrungen gemacht. Ich telefoniere mit Mail, das kriegen wir hin. Weil ja nicht funktioniert. Ich spreche mit ihr. Ja, aber die Berti hat generell nicht funktioniert. Und nicht nur bei ihr nicht. Nein, bei Mail hat noch was nicht funktioniert, dass die Leute dann teilweise irgendwie 3 Jobs noch nebenher gemacht haben und sie sich nicht darauf verlassen konnte. Richtig. Und wenn dann 3 Leute sind und der eine sagt, frag bitte den und dann der andere sagt, frag bitte den anderen, ich habe gerade keine Zeit, dann ist die am Arsch und dann macht sie es wieder selber. Ines meldet sich. Das ändert sich einfach dadurch, dass wenn zum Beispiel Montag, Dienstag, die doch, das ist aber so, das ist, kann ich dir ganz hundertprozentig versichern. Also Montag, Dienstag wäre jetzt Sasa da, stellen wir uns vor, ich wäre Mittwoch da und Donnerstag, Freitag wärst du da. Dann wäre halt am Montag, wenn die Terminanfrage reinkommt und für ZDF bearbeitet wird, die Sasa zuständig. Mittwochs für die RTL-Anfrage bin ich halt zuständig, weil wenn RTL mich an dem Tag anruft und sagt, ich möchte mit Melanie sprechen, werde ich das auch sofort bearbeiten. Nein, ich weiß, was du meinst. Doch, wir verstehen dich. Wir sehen das nur anders. Das Problem ist aber, dass das wieder ein Riesen-Overhead produziert, weil die sich untereinander abstimmen müssen. Die müssen sich immer alles erzählen und eine Übergabe machen. Das läuft über das Ticketsystem und zwar in dem Moment. Ja. Nein. Nein, bei Mail läuft nichts über das Ticketsystem. Doch, du läufst es wohl, weil du es immer da reinkippst. So haben wir letztes Mal auch so gemacht. Und nur weil du es gemacht hast, Bernd wollte was dazu sagen. Ja, Bernd. Diese ganze Terminverwaltung und alles, dass das in der Berti läuft und von verschiedenen Leuten gemacht wird, ist gar kein Problem. Es muss eine Person geben, die hinter Mel hinterherläuft, die all diese Informationen hat, weil Mel nicht den Kopf dafür hat. Wenn Mel morgens einen Termin hat, Nachmittagstermin und am nächsten Tag nach, braucht die jemanden, der ihr das sagen kann. Da muss sie den anrufen, braucht eine Nummer. Die muss ich nicht durchfragen müssen, wer was und wo. Wenn meine Frau mich anruft und sagt, ich habe heute 2 Termine, was habe ich, dann sage ich ihr das, weil ich das weiß. Ja, und aber die Berti hat eine Nummer. Ja, nein, das ist was anderes. Ich möchte eine Person. Sein Personal Assistant. Ist doch ganz einfach. Du rufst in der Berti an und hast jemanden da am Telefon, der nicht weiß, worum es geht. Du kannst dich auch melden. Es geht einfach darum, dass man auch einen Menschen dahinter hat, dem man vertrauen kann. Genau. Mit dem man sich auch mal auskotzen kann, wenn was nicht funktioniert. Es geht auch darum, auch unliebsame Aufgaben, die man eigentlich niemandem gerne aufs Auge drückt, aber wenn man mit dieser Person lange Zeit schon durch dick und dünn geht, dann schiebt man der Person das rüber und sagt, ich weiß, es ist ein Riesenhaufen Scheiße, kannst du mir eine Bitte vom Hals halten? Aber wie sollen und dann sagt diese Person verständnisvoll, ja, machen wir. Sie möchte gern einen hier haben, den sie als Ansprechpartner hat. Er muss nicht hier sein. Heute hier melden sich eine ganze Menge eben, Leute. Eben, wir reden gerade total durcheinander. Stahlrabe hat sich ganz lange gemeldet. Dann war er, dann ist Andreas dran, dann Frank, dann Andreas. Selbst wenn das so läuft, wie ihr sagt, ja, was ist denn daran schädlich, wenn sich eine Person jetzt finden würde, die sagt, ich mache das freiwillig, ich möchte das gerne machen, ich möchte für Mail zur Verfügung stehen. Frag doch mal, ob es eine solche Person gibt, die macht das dann extra für Mail. Das ist doch unschädlich. Ja. Auch wenn ihr glaubt, es ist nicht nötig, es ist nicht schädlich. Also wenn sucht euch jemanden dafür. Michael. Ganz simpel, das nennt man Personal Assistant oder vom deutschen Assistent. Das ist eigentlich schwierig. Hatten wir schon gesagt, genau. Was wir mit Andreas. Ja, da hast du uns eine ganz wichtige Sache gesagt, nämlich eine Person, die mit Mel schon lange Zeit durch dick und dünn gegangen ist. Was spricht dagegen, dass sie jemanden aussucht oder findet sie keinen? Sie findet keinen. Schlag mal vor, mal mit dem Ranallon zu reden. Weil Frank, ich rufe heute Abend an, ob ich das machen soll. Ich habe in der AG Wirtschaft und sonst was zusammengearbeitet. Ich bin auch fast jeden Tag hier. Dann können wir da hinten einrichten. Dann fließt alles, was die Spitzenkandidaten da hinten hin. Dann können wir jeden Morgen und jeden Abend telefonieren. Fazit. Ja, so, und dann, wenn sie sagt, nein, okay. Wir haben eine Redereihenfolge. Okay. Jeder von uns Kandidaten hat sich ja schon selber so jemanden gesucht. Die Mel hatte bisher nur kein Glück beim Finden. Weil Mel hat natürlich auch den Riesenhaufen Arbeit da liegen und dass jemand sagt, ich nehme mir diesen Haufen Arbeit an, ist natürlich sehr viel verlangt. Ich denke, Mel möchte einfach nur einen erweiterten Suchradius durch uns jetzt haben. Sie hat in ihrem Umfeld gesucht, das, was sie auch durch ihre eigene Parteiarbeit kennt. Und sie braucht eine Assistenz, wirklich eine Personal Assistant. So wie zum Beispiel die Cornelia Otto, die die Dings hat, genau, richtig, die war jetzt ja sogar hier mit in NRW bei einem Termin vor Ort. So etwas braucht Mel. Und zwar quasi als Puffer, Kommunikator etc. pp. Das ist eine beiderseitige Sache. Wir, das Filtern, genau, was ist wichtig, was ist gerade unwichtig, was hat welche Priorität. Diesen Kommunikationsposten, den sie da braucht, diese Personal Assistant, die sie braucht, den können wir jetzt versuchen, für sie mitzufinden. Wir können ihr aber nur diese Person vorschlagen. Sie muss immer noch persönlich mit dem Menschen klarkommen und im Zweifelsfall sagen so, sorry, nichts gegen dich, aber ich glaube, wir harmonieren nicht miteinander oder so. Dann suche ich lieber noch weiter oder so. Ne, okay. Das ist halt so eine Vertrauensgeschichte. Ja? Ich habe so eine Person mittlerweile gefunden. Ich bin da sehr froh drüber, dass ich die auch habe. Die hält einem nämlich echt den Rücken frei im Zweifelsfall. Und hi Clay. Dann wir müssen jetzt einfach mal uns in unserem Umfeld umgucken, umsuchen, uns überlegen, wer könnte so etwas machen. Ja, wer hat entsprechend die Zeit, wer hat auch die Power, das zu stemmen für die letzten 4 Wochen im Turbo-Wahlkampf, sage ich jetzt mal, ja. Und dann können wir der Mail Vorschläge machen. Hier, das ist der Hans-Peter, der könnte so etwas machen, schau dir den mal an. Dann unterhalten die sich, telefonieren, treffen sich einmal, beschnuppern sich, wenn sie sagt, jo, super, passt. Dann passt es, wenn sie sagt, nee, mit dem kann ich nicht aus den und den Gründen, dann müssen wir das akzeptieren. Wir müssen jetzt nur ihren Suchradius erweitern, mehr nicht. Dima. Ja, ganz kurz, also was eben angesprochen wurde, jeder, der hier ist, ein Telefon macht und solche Termine gegebenenfalls entgegennimmt oder Aufträge oder irgendwas zum Lektorieren, das heißt ja nicht, dass sie das nicht können und sollen, sondern der entscheidende Punkt ist, dieses Einzelwissen, was dann verteilt durch die Weltgeschichte läuft, muss irgendwo gebündelt werden und koordiniert werden, sonst passiert nämlich, dass irgendwas verlustig geht, oder dass die Koordination nicht klappt, denn Person A weiß nicht, welche Termine Person B möglicherweise 3 Stunden vorher schon in irgendeiner Form angenommen hat. Und das muss gebündelt werden in eine Person und das muss meines Erachtens ganz klar diese eine Person sein, wobei alle anderen im, ich nenne das jetzt mal Team, natürlich da zusammenarbeiten müssen. Anders funktioniert es einfach nicht. Ja. Das ist nie eine Einzelleistung, das kann nicht funktionieren. Das im Prinzip, was jetzt Termine angeht, was ich letztes Jahr gemacht habe. Und zwar ist das, und da wir aber jetzt keine Einzelperson in diesem Fall hatten, sondern die halt, das war ich, das, was ich letztes Jahr gemacht habe. Ich saß den ganzen Tag da und habe nichts anderes gemacht als Termine. Und das, ich habe die Kalender vor mir gehabt, den ganzen Tag die Kalender offen, den ganzen Tag. Die Termine wurden automatisch, jedes Telefonat, was auch nur gesagt hat, hallo, ich bin von Sender, haben die sofort eingespielt, ja, vielen Dank, ich leite Sie an Frau Schorsch weiter. So lief das. Und dann hast du dieses Gebündelte. Jetzt war es ja dieses Jahr so, dass es nicht diese eine Person gab, die sich hier hingesetzt hat, sondern das wären jetzt, wie wir gerade hier gehört haben, eben die 3 Personen. Das war aber, als ich krank war zum Beispiel, hat Herr Jens das gemacht. Wir waren also dann auch 2 Personen. Das ändert nichts daran, dass das Wissen in dem Fall gebündelt ist und jederzeit durch die Kalender abrufbar. All das andere drumherum, diese Puffer und so, das ist alles dadurch, war wirklich, habt ihr gesehen, selbst der Joachim, das war alles geklärt. Das Einzige, wofür Joachim und auch Michelle oder so Leute hatten, sind dann halt, um damit hinzufahren. Also das sind natürlich wichtige Sachen. Ne? Hier, der Joachim hatte den einen, der da immer mit ihm rumgedüst ist. Den Fahrer. Der Joachim ist mit Michelle und mit dem Kai durch die Gegend gefahren. Sowas. Das ist also, wenn jetzt jemand die personelle Assistenz da übernimmt, was damit anfällt. Also dass man das nicht so nicht vertut. Weil wenn die Sasa noch den Termin bearbeitet, dann wird nicht der persönliche Assistent auch noch den Termin bearbeiten. Weil dann hast du wieder 2 Leute über Sasa. Nee, trotz alledem hat der persönliche Assistent in der Regel einen schreibenden Lesezugriff auf den Kalender von der Kandidatin. Ja. Ja, und sagt dann eben auch so, am nächsten Tag hast du die um die Termine oder in der kommenden Woche stehen jetzt die um die Termine an. Ja, also es geht ja nicht darum, die Termine zu bearbeiten, sondern dass er halt wirklich nur die Betreuung übernimmt. Oder quasi es, wie auch immer. Genau so. Ja. Ich habe dazu eine Frage. Wie auch immer das jetzt Melanie betrifft, wie ist das denn mit den anderen Kandidaten, zum Beispiel, also solchen, die vor allem intensiv auch angefragt werden, Klammer auf können, Klammer zu, wie zum Beispiel Udo, macht er das selber oder hat er jemanden? Udo macht das selber. Genau, die sind in Teilen sind die wirklich da echt komplett selbstständig. Okay. Der Markus Kompa, der kriegt das alleine soweit auf die Kette, Jens Seitenbusch kriegt es auf die Kette, Udo Vetter kriegt es auf die Kette, dem muss ich wirklich nur die Termine zuspielen, gegebenenfalls dann wohl nochmal mitkommen, aber das war es dann auch schon. Ja, ja. Aber ansonsten läuft das. Gut. Eine Pause machen. Machen wir eine Pause. Du willst eine Pause. Ja, die Hälfte ist ja schlafen. Bevor die erste Hälfte hier so und das so hin und her, habe ich mir gedacht, fahre ich mal weg. Hier ist ja die Mail. Bin dafür. Bis halb. Sagen wir mal so, ich gebe mir eine rauf. Du musst sagen, läuft. Läuft. Läuft immer. Und bitte. Das geht erst, wenn ich die Klappe gekriegt habe. Bitte. Und bitte. So. Wir haben, ich denke, dass mit der Assistenz für Mel haben wir soweit geklärt und ausreichend diskutiert. Wenn jemand sich dafür geeignet fühlt, kontaktiert er bitte Mel und schlägt sich vor. Und wenn Mel sagt, oh, nee, soll der die das Kandidat für diesen Job bitte nicht beleidigt sein, weil es ist wirklich eine sehr enge Zusammenarbeit, die man da hat. Gut. Darf ich jetzt kurz? Das gilt auch für die, die es jetzt erst sehen. Ja, natürlich. Dann haben wir noch zwei Hüte zu vergeben gerade. Hüte? Zwei Hüte. Ja. Und zwar haben wir den einen Hut gerade eben Trecker-Hausmeister genannt und den anderen Wahlprüfstein-Hausmeister. Also wir brauchen zwei Hausmeister. Bertie Trecker, klar. Wir brauchen für den Trecker einen, der sagt, ich behalte das im Auge. Bis jetzt haben wir das gerade Schwarm organisiert. Wir brauchen aber eine Person, die sagt, ich gucke mir jeden Tag mindestens zweimal diese Tracker-Queue an, sortiere Tickets zu und so weiter. Dafür brauchen wir jemanden für den Vorstand. Macht das die Maya dankenswerterweise. Wer mag das für die Bertie machen? Claudia. Ja, also mitmachen tun es ja viele, klar. Es ging nur um den einen Menschen, den man ankacken kann, wenn es nicht funktioniert. Das heißt aber auch, in der Bertie-Queue sind im Moment ganz, ganz viele auch teilweise alte, veralterte. Schmeiß die raus. Ich wollte gerade sagen, ich sortiere die Queue jetzt einmal durch übers Wochenende irgendwann. Wenn da abgelaufene Termine drin sind, raus. Und hau euch dann an oder hau kurz eine Mail raus, so Bertie, Queue-Team, ihr könnt starten und fertig. Ja, wir müssen eh gucken, wie schnell jetzt die Zugänge herkommen. Ich glaube, das kriegen wir ziemlich schnell hin. Ja, ich kann auch mit drauf gucken. Ich kann die Tickets lustigerweise weder schließen noch den Status öffnen geben. Lesegriff. Ich habe nur den Lesezugriff auf die Bertie Queue. Werde ich wahrscheinlich aber auch noch haben. Ja. Hut Nummer 2, Wahlprüfsteine. Das hat bisher der Piratenschlumpf in erster Linie gemacht. Das wird er auch wieder machen, wenn er aus dem Urlaub Wann kommt er denn wieder aus dem Urlaub? Nächsten Tage, meinst du? Nächste Woche. Ja, dann. Und genau, von Kandidatenseite kümmert sich der Jens Seitenbusch dann noch mit um die Wahlprüfsteine. Also aber es wäre schön, genau, wenn der Piratenschlumpf. Könnt ihr euch Es geht los. Also, erstmal geht es nur, es geht nicht um jemanden, der die Wahlprüfsteine beantwortet, sondern jemand, der drauf guckt und wahrscheinlich genug damit zu tun hat, andere Leute zu treten, diese Tickets zu beantworten. Und das ist der Job dieses Hausmeisters, des Wahlprüfsteinhausmeisters. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Am 2.9. ist der Piratenschlumpf wieder da. Ja, das ist ja nur noch eine Woche. Das ist okay. Da sind vier offene Wahlprüfsteine, die müssen diese Woche beantworten. Ja, die vier offenen können wir ja jetzt auch so vergeben. Aber dann, das und kriegen wir ja hin. Sobald ich Zugang habe, kann ich mich ja drum kümmern. Er hat ja schon sortiert. Also, und also Vaku, Wahlprüfsteine. Vaku macht schreibe ich jetzt Piratenschlumpf und Vaku hin. Mhm. Dann haben wir euch zwei mit den Hüten dafür. Was hatten wir jetzt eben noch? Wir hatten... Also aus Kandidatenseite kümmert sich sonst der Jens Seitenbusch da auch noch drum. Ja. Ja, schön. Okay. Jens Seitenbusch. Ich habe beim letzten Kandidatenstandtisch gesprochen. Das bedeutet, er kriegt die und schickt die dann wohin oder arbeitet er die oder macht er? Sowohl als auch. Er hatte auf jeden Fall Nächster Punkt. Der Terminkalender. Ja! Geil, ne? Hättest du nicht gedacht, Dietmar, dass du das Wort nochmal hörst? Gemeinsamer Terminkalender. Ja, super. Ganz großartig. Okay, ich würde jetzt, nee, ja, theoretisch. Theoretisch. Weil das am einfachsten ist und am schnellsten geht und man dieses Ding teilen kann und jeder drauf zugreifen kann, würde ich jetzt gegen jede Political Correctness einen Google-Kalender vorschlagen, weil der einfach schnell funktioniert. Punkt. Der ist da und Feierabend. Ja, ja, bitte, bitte. Alternativvorschläge? Mindestens 5. Ja, aber erst anfragen, was die zahlen, ne? Also wenn er nur für 4 Wochen den braucht. Genau, die verkaufen das an die NSA, das wusste man, ne? Könnt ihr auch das ist dann Microsoft nehmen. Ja. Weil der kann richtig Exchange. Ja, aber dann können wir auch Google nehmen. Dann ist wurscht. Also ob wir jetzt Google oder Microsoft nehmen, ist dann... Nee, er meint einen Exchange aufsetzen auf dem Server. Nein, nee? Also, Cloud. Nein, wir haben noch nicht. Okay, nee, dann... Als Cloud geht's. Also genau das ist dasselbe wie Google. Also ich... Nur den Exchange, das hat ja funktioniert. Machen wir das wieder mit dem Melden. Frank schon ganz lange. Nee, Ines war, glaube ich, vor dir dran. Ines, dann Frank. Ja, wir hatten ja dann damals auch G2A-Kalender oder Wahlkampfzentrale heißt der, würde ich eventuell einfach wieder so nennen. Und ganz einfach, die Termine machen einfach am Google, also Melanie hat ja zum Beispiel auch Google-Kalender, dann gehst du oben auf Kopieren in und dann immer schön einfach den Termin, den man gerade eingetragen hat, innerhalb von 2 Sekunden in den Wahlkampf. Das ist der Vorteil von dem Ding. Und dann braucht man sich da nie wieder drum kümmern. Das ist tatsächlich der große Vorteil des Google-Kalenders, dass du da mehrere miteinander verknüpfen kannst. Und den kannst du mobil halt auch abrufen. Nee, den können wir aber innerhalb von 30 Sekunden fertig machen. Das stimmt, das ist toll, das geht total. Ich habe letztens schon also dann, also der geht echt schnell. Du hattest noch was. Ihr beide. Zum Lesen ist eine beliebige E-Mail-Adresse notwendig. Also du gibst irgendeine E-Mail-Adresse an. Es muss keine Gmail sein. Du gibst das auf eine E-Mail-Adresse frei, mit der du dich dann da einloggst in den Kalender. Musst aber keinen Google-Account haben. Ja, also wenn man es über Twitter oder so schickt, die Leute müssen sich da irgendwo anmelden, wenn sie reingucken wollen. Reingucken, du kannst ihn auf öffentlich stellen. Ja, okay. Da kannst du gucken auf jeden Fall. Okay. Ja. Wir sollten den bloß so einstellen, dass nicht jeder reinschreiben kann. Genau, das ist ne? Aber zum Gucken, zum Gucken kannst du den. Ja, du kannst ihn in eine andere Homepage einbinden, alles gut. Frank. Ja, auch wenn ihr alle Google so toll findet, ich frage mich immer, warum wir eigentlich nicht unser eigenes hausinternes OS-Commerce-System nutzen. Weil jeder hat einen Zugang, das ist eine Gruppe, ist innerhalb von 5 Sekunden eingerichtet, wenn die Namen bekannt sind, weil jeder hat einen Account von uns. So, es wäre intern, jeder kann gucken, du kannst öffentlich, kannst untermachen, kannst mit deinen eigenen Kalendern verbinden, gibst nachher genauso den Code nachher frei, wo du alles importieren kannst. So, und du kannst Unterkalender anlegen. Ich weiß, dass wir den haben. Ja, wie gesagt, auf der einen Seite gehen wir gegen. Ich weiß, aber ja, ich gebe schon eine Antwort, warum jetzt für diese 4 Wochen hat Synchronisationsschwierigkeiten mit den meisten Smartphones. Du kriegst es nicht mit deinem Smartphone-Kalender synchronisiert. Ja, das ist ein Problem, es funktioniert nicht. Das heißt, du musst dann immer, selbst wenn du mit dem Smartphone unterwegs bist, davon eine Ansicht im Browser machen und ja. Das ist total kacke. Und da die meisten von uns mit Smartphones unterwegs sind... Dann kriegst du auch keine Erinnerung dann darüber. Genau, du kriegst keine Erinnerung, keine Terminerinnerung vom Smartphone und so weiter. Es funktioniert alles nicht. Und deswegen ist der eigene Kalender dafür unpraktisch. Ich weiß nicht, warum ihr die Probleme habt. Nein, das ist wirklich so, man kann ihn nicht erkennen. Man kann nicht bearbeiten. Weil du gibst ja genauso wie bei Google, gibt es ja auch nur einen Datenimport ein. Du kannst es. Mach ihr. Mach Google. Er meint den Push-Mail. Andreas. Du hattest dich nicht, Deleto hatte sich gemeldet, ich hatte aber schon beantwortet. Wer kümmert sich darum, dass der Kalender an Start? Wer kümmert sich darum, den Kalender? Jetzt nimm mal deinen Computer auf. Ja, es geht jetzt nicht nur ums Anlegen, es geht auch darum, dass die Termine, die bereits feststehen, jetzt eingepflegt werden. Ja, wer macht das? Freiwillig? Wer hat denn die meisten Termine? Du? Oder wer? Die meisten Termine kennst ja du tatsächlich. Ja. Du, willst du das machen? Kalender. Brauch mal nur kopieren. Ich kümmere mich zumindest darum, dass es passiert, ja. Super. Dann wäre es das Beste, wenn sie das den auch eröffnet, weil dann kann sie nicht alle. Ich habe auch schon einen erstellt, ich habe schon sogar schon einen Google-Kalender erstellt. Wenn ja, mich dafür freigibst, kann ich dir helfen. Ja, super. Gut. Es geht ja auch nur um die Hauptmütze, das heißt ja nicht, dass da niemand dran mitarbeiten darf. Ja. Ne? Klar. Gut, ich guck mal, ob die Pets wieder da sind und ob ich zumindest die TO wieder erkenne. Na, nö. Please visit the page again later. Excuse me, the Pirate Pet is currently not available. Call the service hotline. Ja, schade. Okay, kein Piratenpad. Was hatten wir denn noch auf der TO? Frage jetzt mal so. Steht im Pad und das Pad ist down. Wie es gerade eben, wenn du nicht... Weißt du, du hast die ganze Zeit deine Nase im Handy und hörst die hier überhaupt nicht zu. Die Aufgaben der standen da auch noch mit. Ja, und die Kandidatenbetreuung war auch noch ein Punkt. Genau. Und die Barkasse. Die Listenkandidatenbetreuung hatten wir ja schon. Das wollte der Clay auch mit übernehmen. Ja, der Clay, wir müssen uns einfach absprechen da mal. Ne? Wir quatschen einfach da mal in Ruhe, was die können. Barkasse und Budget hatte die Claudia. Ja. Es ist also so, bisher habe ich die Barkasse gehabt, habe da einen Hut vor aufgehabt. Das heißt, die Quittungen sind an mich gegangen. Die Leute haben von mir das Geld gekriegt. Im Moment ist auch tatsächlich kein Bargeld hier. Ich habe das erst nochmal zusammen mit den ganzen Belegen an mich genommen, weil ich halt wissen wollte, wer das jetzt weitermacht. Ich habe kein Problem damit, das weiterzumachen. Ich will einfach. Es sollte ja jemand machen, der immer hier ist. Bitte? Ja, deswegen. Dann macht es ja keinen Sinn, dass genau. Du das machst. Wir haben, stopp, das Sanarion. Wir haben ein Safe hinten stehen. Ja. Da würde ich dann der Person dafür den Code geben. Die möge den dann aber bitte ändern, weil im Moment zu viele Leute diesen Code haben. Auch Leute, die hier keine Beauftragung mehr haben. Ah! Okay. Für die Aufzeichnung, das war kein Misstrauensantrag. Nein, aber wir haben versucht, den Preis... Genau, einer verantwortlich. Wir fragen Ranarion, ob er das machen würde, weil der hat gesagt, er möchte jeden Tag sitzen. Dann, dann schicke ich ihm die Brocken oder bringe die Brocken vorbei. Drei Tage. Ich habe mit ihm gesprochen. Dann machen wir zwei Leute. Oder wer, aber es ist niemand jeden Tag hier. Man muss ja nicht den ganzen Tag hier sein. Man kann das ja ein bisschen koordinieren. Wofür haben wir denn bisher überhaupt diese Barkasse gebraucht? Es sind normalerweise keine Sachen gewesen, die jetzt sofort bezahlt werden mussten, sondern das waren die laufenden Sachen hier, wie Putzmittel, Müll, Briefmarken, Haki, Schlüssel etc. pp. Stahlrabe. Dann schreibe ich Stahlrabe und Paki auf. Nee, eine reicht. Eine reicht? Gut. Stahlrabe. Ich möchte da auch nur einen. Gucken, wie wir das machen. Weil den möchte ich ja letztendlich zusammenhalten. Aufgaben in der Berti haben wir ja schon. Sind wir ja quasi auch mit. Ganz kurz achtet auf die Übergabe. Macht einfach normales Kassenübernahmeprotokoll bitte mit Bestand und Unterschrift. Ja, klar. Kann ich nochmal kurz zur nächsten Kandidaten Betreuung? Wer ist denn da nochmal für die Mailingliste zuständig, außer Thomas Weyers? Du hast angeschrieben, dass er mich freischalten soll, aber das ist nicht passiert. Meine BTW-Liste? Können wir zum Beispiel, kümmere ich mich drum mit, wir sprechen darüber. Okay, Aufgaben für die Berti, die wir jetzt schon fest, also wir haben ja eigentlich schon ganz viele festgelegt. Wir haben die könnt ihr bitte. Haben wir ja schon einige festgelegt. Wir haben die Schlüssel festgelegt. Wir haben das Öffnen und Schließen festgelegt als Aufgaben. Die Benutzer-Admins, also die Leute, die Benutzer im System hinzufügen können und sperren. Leute für die Berti-Queue. Mail-Assistent ist keine Aufgabe, die wir festlegen können, sondern wer sich berufen fühlt, kontaktiert die Mail. Ja? Ich habe gerade mit Mail telefoniert. Hat doch auch jemanden schon gemacht. Ich habe gerade mit Mail telefoniert. Sie hat jetzt sich in der Kürze der Zeit ein kleines Team organisiert für direkte Begleitung. Ja. Jemand, der sie rumfährt. Okay. Also das Mädchen für alles quasi rund um die Uhr hat sie sich jetzt gesucht. Als in Form von einer oder mehrerer Personen, wie auch immer. Was sie noch bräuchte, wäre quasi ein direkter Ansprechpartner, nicht nur für sich selbst, sondern generell für alle Kandidaten. Wird ja gerade hier organisiert, genau habe ich hier gesagt, entsteht gerade in der Berti, aber halt auch am besten in Person eines Menschen und nicht nur irgendwie, da ist eine Queue, ja. Wir wissen es, klar wird es werden, habe ich ihr schon gegeben, das entsteht gerade. Was sie dann noch bräuchte, wäre Hilfe, falls mal irgendwo was in Sachen PM ist, Geschreibe, dass diese Person dann in Kontakt hält zu der AGÖA dann auch, ne, und dass dann irgendwie das da rückgekoppelt wird und eventuell jemanden, der für sie diese Aktionen mitplant, wie zum Beispiel dieses in den Schacht fahren. Sie hat viele tolle Ideen, sagt sie, aber ihr fehlt es halt an der Zeit, das dann auch alles selber zu organisieren. Dort halt eine Person, die ihr ein bisschen den Rücken frei hält. Ich habe jetzt gerade eine solche Person angerufen, die ich kenne, die mittlerweile wieder hier in NRW ist. Die hat auch selber Erfahrung aus der Pressesquad Berlin und von der Pressebetreuung von diversen Bundesparteitagen. Ich habe die gerade miteinander verknüpft. Die werden morgen miteinander telefonieren. Ich hoffe, dass die kennen sich auch schon von so einem Stefan Raab-Termin. Ich hoffe mal, dass sie dann irgendwie sich da super. Ganz gut. Dann ist es von der Liste runter. Bitte? Dann ist der Punkt gerade von meiner Liste runter. Wenn die sich denn grün sind. Das ist die Verena, die dürfen die wenigsten hier kennen. Die kennt man halt eventuell über ein Enno noch. Ja. Verena Hensen. Genau. Ja. Gut. Super. Ein Punkt von unserer Liste rüber. Geil. Trecker-Hausmeister macht Claudia. Wahlprüfsteine-Hausmeister sind Piratenschlumpf, Vaku und Jens Seitenbusch, die sich da hauptsächlich drum kümmern. Achtet bitte dann auch einfach darauf, dass ihr Leute in Arbeit schubst, ne? Weil für euch das zu beantworten ist halt viel zu viel. Kalender kümmert sich die Sasa drüber, weil in der Presse eh die meisten Kalender zusammenlaufen. Barkasse und Berti Budgetverwaltung macht der Herr Stahlrabe. Da haben wir das meiste schon gemacht. Jetzt noch eine Aufgabe. Ich habe eine Frage. Und zwar ist es mir im Vorfeld bei der Berti passiert, dass ich jetzt unterwegs war, nicht unbedingt wusste, wann es jetzt wie die Berti besetzt wird. Immer Leute, gegen das passiert, am Wochenende angerufen habe und man ist einfach in dieser Endlos-Warteschleife gelandet. Es gab keine Weiterleitung, es gab keine Ansage, die Berti. Telefonanlage war schon ganz am Anfang. Nee, der kommt noch, der Punkt. Ach, der kommt noch, okay. Ja. Telefonanlage ist das leidigste Thema, das wir haben. Das ist scheiße. Ich will nicht, dass Presse am Wochenende irgendwo aufläuft und nicht dran Das kommt. Will niemand von uns. Deswegen sind auf der Homepage von der Berti auch noch alternative Handynummern angegeben, die auch genutzt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt die Kontaktmöglichkeit. Der Timmy von der Technik ist momentan da dran an der Telefonanlage und er will auch irgendeinen Telekom-Menschen noch hier hinkriegen, der die Telefonanlage an Sven kriegt. Das geht ja nicht um technische Fehler in dem Fall. Doch. Nein, es geht nicht um technische Fehler. Es ging darum, dass einfach die Bandansage durchlief. Sie werden gleich verbunden. Ja. Das ganze Wochenende rüber lief durch, sie werden gleich verbunden. Ja, wir brauchen verschiedene Bandansagen. Nein, aber genau das ist der technische Fehler. Es gibt mehrere Ansagen, das funktioniert aber nicht. Ah, die gibt es schon. Dieses Ding funktioniert überhaupt gar nicht. Ja. Ja. Das heißt, es funktioniert nicht, dem Ding zu sagen, wir sind gerade da oder wir sind nicht da. Telefonanlage. Andreas. Kleiner Fall. Barkasse wurde jetzt vergeben. Wie sieht das aus mit der Buchhaltung, die da im Zusammenhang steht? Naja, was heißt Buchhaltung? Du musst ja bloß sagen, was du ausgegeben hast, mit Quittung reinpacken und fertig. Kassenbuch fertig. Ja. Weil das Kassenbuch, das führst du dann auch gleich haben dann wir ja, ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Also wer die Barkasse verwaltet, macht das Kassenbuch. Ja. Ja. Wir haben sogar ein echtes Kassenbuch. Ich wollte nur, das ist alles Antwort. Ja, ja, klar. Ja, gut. Ich glaube, wir stehen aber schon. Packi. Ich hätte gerne noch einen schönen Spruch auf dem Kassenbuch. Also, einer macht das Kassenbuch. Ich hatte schon mal im Krennitz nachgefragt, ich hätte gerne einen schönen Spruch auf dem AB und zwei, drei Sprüche. Also, wir sind nicht da. Verschieben oder wir auf Sie bitte. Oder verschieben wir auf die Anlage los. Genau. Also, solange die Anlage nicht läuft. Ja, kannst du einfach machen. Da hat der Aufnahmegerät hier, könnt ihr jetzt schon am Wochenende hier, also könnt ihr heute jetzt machen. Ja. Oder? Ja, gut. Hier begrüße die erste Vorsitzende persönlich. Vako? Vako, du hattest noch was. Alle, die jetzt hier sind und mitmachen wollen, sind die alle schon auf der Mailingliste? Auf der Berti-Mailingliste? Ja. Auf der Berti-Mailingliste? Ja. Welche ist die BTW-Koordination? Ja, die meine ich ja. Die BTW-Koordination bin ich drauf. Ich dachte gerade, es gibt noch eine Mailingliste. Eine geheime. Ja, mit Sicherheit gibt es auch die geheime Berti-Mailingliste, aber die müssen wir nicht wieder aufmachen. Nochmal ein Anruf von Mel. Wichtige Frage, das habe ich selber gerade nicht mitbekommen, weil ich draußen war. Gibt es jemanden, der die alten Termine durchguckt? Weil ja, haben wir eben geklärt. Habt ihr gerade geklärt? Ja. Gut, weil es gibt Termine, wo sie eingeladen war, wovon sie nicht erfahren hat, etc. So etwas. Ja, ja, da werden einige Tickets aus, zumindest aus den letzten zwei Wochen, werden nachgeforstet. Genau. Die vernünftig terminieren, falls es die noch nicht stattgefunden haben. Falls genau. Sie schon haben, auf jeden Fall die Kandidaten informieren, dass sie nicht da waren. Genau. Also, ja. Einfach schließen. Nee, also, nein, das haben wir ja eben. Vorschließende Informationen weiter. Punkt, fertig. Alle einfliegen. Gut. Hat noch jemand was? Wir haben noch zwei Sachen. Leto. Können wir auf der Berti-Liste alle schreiben? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich da ja, nicht mehr anmelde. Und hat irgendjemand hier das Twitter-Passwort für der Berti? Das hat der Paki. Cool, wenn wir da ein bisschen öfter was rüberfeuern. Wer will den Twitter-Account machen? Ich habe da keine Zeit. Bernd und Leto. Na super. Dann, Gut, dann weiter. Der Andreas noch? Weiter. Ja, ich will ihn nicht unbedingt machen. Ich hatte den nur damals angemeldet gehabt. Ich hatte... Der ist fast eigentlich so aus der Hand verloren. Für interne. Ja. Das möchte ich jetzt mal wieder haben, ne? Zumindest. Das war jetzt Leto und Bernd. Also, wenn ihr was habt, wenn ich nicht hier bin, du soll raus, einfach direkt Nachricht an mich, ich haus da drüber weg. Oder. Bestadt-Abnachricht oder so. Weiß jemand, wer den Twitter-Account angelegt hat? Andreas. Das mit dem Zuhören. Nee, ich höre gerade nicht zu, ich habe noch andere Sachen. Hat Niki schon gehen? Nee. Gut, Haben wir noch was? Ja, Claudia? Wir haben auf der Berti-Seite halt, weil die Telefonanlage etwas spinnert ist, alternative Telefonnummern angegeben. Welche bleiben da jetzt stehen? Im Moment haben wir, glaube ich, von Vaku, von Paki, dann. Das war für diese Woche jetzt speziell, ja. Welche stehen da jetzt in Zukunft? Du kannst meine auch noch gerne zupacken. Ja, ich sowieso nicht, ich habe da keinen Schreibtisch. Und meine sonst auch für Presse. Wer schreibt denn im Wiki? Das ist doppelt und die sind offen. Dafür habe ich gekämpft. Da kann jeder schreiben auf der. Das ist halt ein normales Wiki. Ja, und wie gesagt, für Presseanfragen schreibt da meine Nummer auch bitte. Frank? Das wäre super. Ja. Lager und den Bestand und sonst was. Die Schlüssel haben soll, das auch eine entsprechende Regelung. Bleibt das soweit alles bestehen oder? Also, da du bis jetzt das mit dem Lager einfach gut gemacht hast. Ich frage ja nur, weil jetzt, wir hatten ja eben unten das Gespräch. Er ist ja normalerweise der. Sag doch den Namen. Der Kurt. Kurt Klein. Also, ich habe ja mit Kurt gestern schon gesprochen. Unser beider Meinung nach macht es wenig Sinn, jemanden zu haben, der 60 Kilometer fahren muss, also 30 Kilometer hin und zurück, wenn einer anruft und sagt, ich bin gerade in Düsseldorf, ich bräuchte Flyer. Ja, deswegen das und das macht überhaupt keinen Sinn. Also es, haben wir gestern drüber gesprochen, das sollte jemand machen, der hier ist. Also deswegen würde ich ja auch vorschlagen, deswegen läuft das auf den Tagespunkt, dass Bernd und Andreas, die ja jeden Tag dann von montags bis freitags da sind, eine Einweisung kriegen, weil bisher war es ja immer so, hier im Schlüsselkasten war ja ein Schlüssel für den Lager. Also dass dann normalerweise auch notfalls Material von der Berti-Stammbesatzung rausgegeben werden kann. Ja. So. Ranarion dabei, weil der... Ranarion. Ranarion ist ja... Ranarion, Bernd, Andreas. Ja? Genau. So, der Andreas ist doch gar nicht da. Der schließt stimmt, der Bernd schließt ja bloß auf. Der Andreas. Es gibt allerdings nur einen Schlüssel zum Lager da. Ja, aber den Schlüssel würde ich hier halten. Es geht bloß darum, wer es rausgibt. Es gibt zwei Schlüssel geben für das Lager. Du hast einen, ne? Ich habe im Moment einen. Und Paki hat einen und dann sind es zwei. Da vorne liegt doch auch noch einer. Ach nee, das ist nur der für hinten. Entschuldigung. Ja. Also Ranarion und Bernd habe ich jetzt aufgeschrieben fürs Lager. Ja. Dann hast du aber zwei Tage, wo keiner hier ist. Stimmt. Wäre es nicht sinnvoll, ohne den Schlüssel? Ja, dann kann auch einer lassen. Aber der Schlüssel bleibt einfach hier. Eben, hier ist ein Ding dran, Lager. Dann weiß ich hier nicht, wer was ausgegeben hat. Und keiner hat die Verantwortung. Mein Gott, da machst du eine Lagerliste draufschreiben. Von der Berti einschlüsseln. Können wir wieder weniger durcheinander reden? Vielen Dank. So. Dann habe ich das jetzt eben richtig aber verstanden, dass, ich sage jetzt mal, die Schlüssel haben, nämlich Bernd und Andreas, nur morgens aufschließen, wieder fahren. Und also abends wiederkommen und wieder zuschließen. Bei Andreas ist das so, bei Bernd ist das nicht so. Ich komme morgens hin und bringe den Ranarion mit. Ich setze den Ranarion hin, damit er gut aussieht hier vor Ort, fahre dann arbeiten, weil ich Geld verdienen muss, damit ich mein Essen kriege. Wenn ich fertig bin mit Arbeit, komme ich hier rüber, bleibe bis abends hier und schließe ab und nehme Ranarion wieder mit. Das sind dann die Tage Donnerstag und Freitag, oder? Und Montag. Montag, Donnerstag, Freitag. Dienstag, Mittwoch. Ja. Okay. Müssen wir uns jetzt gleich noch drum kümmern. Vormittags ist der Paki zum Beispiel da. Wochenendtermin. Ich würde nicht sagen, dass wir am Wochenende die Berti geöffnet haben müssen. Wenn Infostände sind, insofern Material vielleicht irgendwie noch mal. Nee, das Material ist in den Dezentrallagern. Die Düsseldorfer verwalten sich selber hier unten im Lager. Die Flyer sind alle verteilt. Ja. Also ich finde das... Also entweder wenn Termin ist... Und eine spezielle Anfrage ist, dann ist halt jemand da, dann kümmert man sich spontan drum. Aber grundsätzlich, also für die Wahlkampfkoordination brauchen wir es nicht. Wir haben ja als Düsseldorfer die meiste Erfahrung damit, Langzeittermine, wo Leute meinen, sie müssten bis 22, 23 Uhr hier bleiben, sollten langfristig oder kurz, bekannt gegeben werden und nicht in Anführungsstrichen spontan entschieden werden. Nee, da gibt es nichts spontan. Wenn derjenige, der abschließt, sagt, ich gehe jetzt, dann schmeißt er die Leute raus. Hä, der Schlüssel? Also der den Schlüssel hat und die Aufgabe hat, um auf- und zuzuschließen, gibt vor, wann auf- und abgeschlossen wird, außer er trifft selber mit seinem Einverständnis eine Abmachung mit den Leuten und kümmert sich darum. Das ist natürlich in Ordnung, wenn derjenige länger hier bleiben will, aber in erster Linie sind die Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr, Punkt. Ja. Montags bis Freitags 10 bis 20 Uhr. Das betrifft dann aber auch die Ernie, ne? Wieso? Die Ernie hat eigene Schlüssel. Auch für die Lastür? Ja, ja. Ach, die Ernie ist vollkommen losgelöst davon. Gut. Und Becky, wenn wirklich mal Termine länger dauern, ja. deswegen ist es ja auch kein Problem mit den Flyern für die Düsseldorfer, weil Frank hat einen Lagerschlüssel, alles gut. Also, ich muss dazu so sagen, weil es ist manchmal die AG-Technik oder andere haben sich ja abends getroffen, die kommen dann aus Uerkenschwick um 17 Uhr und bleiben dann länger. So habe ich kein Problem, weil die haben ja auch lange Anreisewege. Das ist dann halt blöd, weil muss jemand sitzen, um sie dann herauszulassen, abzuschießen. Das muss halt vorher abgesprochen werden oder geht nicht. Für die Partei oder für die Technik oder was ja, auch immer. Ja, aber deswegen ist ja das ja trotzdem kein Hotel. Eben, ja, da können aber auch die Leute dann, die halt diesen Termin dann auch länger geplant haben, ja auch fragen, wie sieht das aus? Ist okay, wenn wir bis 22, 23 Uhr bleiben? Jede Sonderabsprache geht. Eben, also da sind wir doch flexibel. Nochmal, falls Leute das nicht mitbekommen haben, generell, was die Berti angeht, wir haben letzte Woche Donnerstag im Vorstand beschlossen, dass wir zu Ende Oktober den Mietvertrag von der Berti kündigen. Leider, ja. Zu Ende Oktober wird die Berti gekündigt und geschlossen. Ja. Dazu, da ich gestern ja nicht da war. Was würde passieren, Donnerstag, wenn es entsprechende Spender geben würde, die sagen, yo, jeder andere kann doch gern das Ding mieten. Ich frage ja jetzt nicht jemand anderes, der sein privates Geld dort reinsteckt. Würde die Situation sich innerhalb des Landesvorstandes ändern, wenn es jetzt Zusagen gibt, die ein zusätzliches Geld... Wenn das Ding finanziert ist, vollständig... 100%. Ja. Ansonsten, das Ding muss vollständig von woanders finanziert werden. Ansonsten sehe ich... Also wir haben halt auch überlegt, wir haben das auch diskutiert, es muss vorab finanziert sein, das ist ganz wichtig. Und wir haben überlegt, ob wir dieses Ding noch brauchen nach der Bundestagswahl. Es kam dann das Argument, dass die Europa- und Kommunalwahl nicht zentral in Düsseldorf koordiniert wird. Das ist kein zentral koordinierter Wahlkampf und dementsprechend pumpen wir Geld in ein zu großes Büro, das wir ab 22. September nicht mehr brauchen. Dann sind das totale schöne Räume und ein Nice-to-have, aber brauchen tun wir es nicht. Ich würde das auch gerne haben, aber ich brauche es nicht. Die Entscheidung sollte noch mal ein bisschen publik gemacht werden. Also auf Twitter und so hat man auch bei einigen dann überrascht. Ich weiß, ich habe die Diskussion mit Wurzel ja mitbekommen. Vielleicht noch nicht unbedingt jetzt heute oder morgen abschicken, wenn da jetzt wirklich irgendwer sich jetzt nächste Woche meldet und sagt, ich habe gerade total viel Geld und finde das toll und will das haben. Das Leute. Du hast so heimlich geerbt und wir wissen noch nicht. Hat einer von den Anwesenden gerade eine Million auf dem Konto, dann kann man das Ding ja auch kaufen. Nein, nicht. Zur Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf muss man sagen, dass es mehrere Beschlüsse auf Parteitagen gibt, wo sich der Landesverband gegen eine Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf ausgesprochen hat und wir dadurch leider gefesselt sind. Wir dürfen gar nicht. Es geht, nein, der Beschluss sagt, keine Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf. Punkt. Das ist ein relativ einfacher Beschluss. Das spricht aber nicht gegen den Satelliten. Das spricht nicht gegen den Satellitenbüro in Düsseldorf. Aber wenn ihr eine Kreisgeschäftsstelle aufmachen wollt, das ist was anderes. Die Frage müssen wir nochmal stellen, weil der Beschluss kommt auch von Soos. Da war ich weiß. Landtag, da waren wir noch nicht im Bundesland. Ja, ich weiß, aber wir würden gegen einen laufenden Parteitag sprechen. Nicht zu vergessen, Bert wird ja April, Mai wird die abgerissen. Also langfristig sind die eh nicht mehr. Wird nicht abgerissen, oder was? Wird, das war gerade eine wichtige Frage. Wird die nicht, weil du gesagt hast, es ist überholt, wird die nicht abgerissen? Im April und auch nicht im Mai. So, eine Frage, die ich jetzt aber trotzdem Kannst habe. Kannst du denn beantworten, wann das abgerissen wird? Das wäre Planung. Ich sage ja, laut jetzigen Planung wird es wohl Frühherbst werden, aber. Okay. Wir haben auch dieses Gespräch ja noch nicht gesucht und nicht geführt. Die Frage, die ich aber trotzdem wird habe, abgerissen damit. Da wir damals ja hier bestimmte Sachen reingebracht, die dann an euch übertragen worden sind, gibt es schon irgendwelche Planungen? Habt ihr euch Gedanken gemacht, was mit dem gesamten Inventar passiert? Muss das auch nicht jetzt sagen. Also ich habe einen ganzen Oktober Zeit. Da ist Wahlkampf jetzt nicht irgendwie Wahlkampf. Ja, ja, eben. Erstmal sind die Sachen nach. Leute, sorry. Da finden wir schon ja. So. Können wir dann was sagen? So, ich sag mal. Tschüss, ciao, Paki. Paki, halt, stopp. Den Bus, bringst du den heute hierher? Wieso? Ja, wer bringt denn den Bus her? Keine Ahnung, Harald fragen. Ich dachte, ihr habt das miteinander besprochen. Nee, ich fahre den Bus morgen früh von hier zu dem... 10 Uhr, ne? Hamburgplatz. Ja. Okay, und wieder zurück. Aber heute... Harald, kann ich nicht. Harald, ich wollte jetzt auch bei Harald hier. Da kommt er gerade. Da kommt der Bus. Schön. Und hier kommt der Bus. Hallo, ich bin hoch. Wir gehen jetzt alle nach unten und machen im Harald ein Empfangskomitee. Es ist nur ein Bus, Leute. Wir haben ihn alle schon mal gesehen. Und der kommt da nicht rum. Es ist nicht unser Bus. Gott sei Dank. Hallo. Gott sei Dank. Hallo. Ja. Es kommt ein Bus an. Oh, so ein schöner Bus. Stellt euch an eine Bushaltestelle, da seht ihr das alle 20 Minuten. Ich schon schon die Bushaltestelle. Das Problem ist, der Bus kommt eben nicht an. Ja, und dann sind da erwachsene Leute, die das hinbekommen. Alles gut. Und zwar schöner. Ihr habt gerade mein Baby zur Schule gestreckt. Gut. Ich glaube, wir müssen mal alle raus und dieses Auto umgeben, damit der Bus auf dem Kratz doch schon. Nee, ich wollte gerade. Hey! Kriegt das schon hin oder meldet sich? Scheiß die Wand an. Da kommt halt ein Bus. Verdammte Hacke. Mach einfach weiter. Okay. So. Haben wir noch Sachen zu besprechen? Du hast noch was. Wir haben ja gerade schon mal kurz über Wiki und wer jetzt Schreibrechte oder nicht Schreibrechte hat, gesprochen, aber es gibt keine Einzelperson, die ein Gut auf hat für die Wiki-Seite. Sehe ich das richtig? Die Wiki-Seite hat bis jetzt die Vaku ganz oft gemacht. Okay, weil stehen zum Beispiel teilweise einfach fehlerhafte Infos drauf, die würde ich ja nicht einfach ändern wollen. Die Wiki-Seite ist offen, ändere. Wenn das falsch ist, ändere es. Jo, aber wenn ich das keinem sage, denken die Leute, warum hat die das denn weggemacht und setzen es wieder hin? Kein Mensch, wir machen das mit dem Schwarm. Hau rein. Die Zeit ist vorbei. Wenn es eine falsche Info ist, dann ändere es. Keine Restriktionen. Diese Straßenniederlassungsinfos angeblich fürs Bergische Land, aber die sind überhaupt nicht fürs Bergische Land. Und das ist so auch über die NRW-Info gegangen. Und wenn du dokumentieren willst und du änderst da was, dann schreib doch einfach eine BTW-Liste, ich habe im Wiki was korrigiert, dann hindert sich. Mach einfach. Ja. Wenn einer meckert, kriegt er von uns was auf die Stirn. Zweifelsfall, die Wiki ändert, wenn wir auf die Diskussionsseite reinschreiben, warum es geändert wird. Gut, hat sonst noch jemand was? Ich will nur kein Editor. Ja. Also ich habe nur eine KMV am Laufen. Meine Frage, ich habe für 130 Euro Pfand zwei Schlüssel erhalten. Das heißt, also die Schlüsselanzahl war auch noch nicht richtig. Ich habe einen Zugangsschlüssel, mit dem ich durchs Tor komme, hinten durchs Rolltor und es gibt noch einen Schlüssel. So wie einen Berti-Schlüssel. Er hat einen Spezialschlüssel bekommen. Das ist, du kommst nicht mit dem Auto, du kommst nur zu Fuß rein in das Tor, ne? Das habe ich noch nie ausprobiert. Aber du hast noch einen. Lass mich, ich habe ihn doch gerade gefragt. Lass ihm doch die Frage beantworten, welche Schlüssel er bekommen hat, Frank. Welche Schlüssel hast du? Du hast einen fürs Tor vorne, einen für die Berti. Also das ist eine Schließanlage. Das heißt, ich habe einen fürs Tor, ja? Fürs Rolltor hinten vom Lager, ja? Und du kommst über den Seiteneingang, Toilette, kommst du dann hier ins Gebäude. Und ich habe einen Berti-Schlüssel. Okay. Brauchst du die noch, wenn jemand anders das Lager nimmt? Wenn ich habe, dann brauche ich den Schlüssel. Magst du mir die dann jetzt eben geben? Weil ja, das Lager haben wir jetzt... Die Kaution brauchst du zurück und die bekommst du jetzt von der Claudia, die noch den Safe-Schlüssel hat. Die bekommst du von mir. Ich habe das Geld nur nicht bei. Müsste ich dir überweisen. Ich habe deine Bankverbindung auf dem Verwaltungsportal. Der Schlüssel passt nicht auf das große Tor. Nicht auf das, mit Tor war Rolltor gemeint. Du hast das Tor. Okay, ja, aber es reicht ja meistens, um zumindest zu Fuß reinzukommen. Ja, ja. Ich twitter mich. Was, aber nur einen normalen. Ich mache das mit der Karte. War nicht so ein Schlüssel, ne? Nein, der sieht auf, dass der passt. Und deswegen, das ist das Fußgängertor. Ja, ja, hat mir Nixus gerade schon erklärt. Jetzt ist nur ein Bus. Ich weiß, ich sag doch gar nichts. Ich warte mal auf die Schlüssel. Das ist alles. Ja, der Bus ist versichert. Sehr gut. Ach so. Ja. Wieso hat er das Auto gerade weggebasht? Noch nicht. Ist kurz dabei. Welches Auto? So, das ist ja halt vom Vorfahrt passiert. Ein graues Auto. Nein. Das ist ja der Verkehr, der sich schlau. Das als wenn es nicht übergehen würde. Das ist schon mal so geil, wenn die Leute da unten. Ich glaube, die freuen sich einfach, die raten zu sein. Ines, du hattest noch was. Ja, aber nicht mehr. So, nein. Nein. Ist er rum? Ja, alles gut. Können wir kurz wieder ein bisschen runterkommen? Leonie, stopp, Leonie. Noch was zum Thema oder auch was anderes? Nee, was anderes. Ich hatte dem Thomas Segenbart aus Köln versprochen, das nochmal anzusprechen, wo wir gerade viele Leute haben, die das vielleicht wissen. Es wurden der Wert hier wohl zwei Schirme geliehen oder übergeben, also für... Das leidige Schirme-Thema. Carsten ist gerade dabei, das zu klären. Okay, gut. Ist weg. Das ist Stilldemenz, heißt das. Wollt ihr vielleicht noch was zum Sommerfest sagen? Ich kann auch noch gern was zum Sommerfest sagen. Ja. Hat er nicht auf dem Sommerfest? Ich auch. Hast du das Catering gebucht? Das Catering habe ich noch nicht gebucht. Okay, dann mache ich gleich einen Umlauf. Es waren noch Infos erbeten zum Sommerfest, das wir nächste Woche Samstag machen. Also Sonntag, nächste Woche Sonntag, morgen in einer Woche sozusagen, 1.9. Das Ganze findet statt im Flora-Park, Flora-Garten. Flora-Garten heißt das Ding. Das ist in Bilk, auch gar nicht weit weg von hier. Sehr einfach zu finden. 3 Minuten zu Fuß vom Bilker Bahnhof, da gibt es die Bilker Arkaden, direkt dahinter ist das. Hallo. Direkt danke. Hinter den Bilker Arkaden, da ist dieser Park, wir haben da eine sehr, sehr tolle Wiese gebucht, bekommen da von der Stadt Strom hingelegt, Wasser und so weiter. Direkt am Fuße dieser Wiese ist dann der See mit Brücke drüber und alles. Wir haben Strom, den Britzel mal weg. Gott. Leute, ich muss gleich weg. Wir haben morgen noch den ganzen Tag. Wir hatten gestern schon den ganzen Tag. Bitte. Könnten uns noch 10 Minuten konzentrieren, dann sind wir fertig und dann ist gut. Einfach mal 10 Minuten die Fresse halten. Denk an das Video. Ja. Das Ganze geht los um 12. Alle Leute, die helfen wollen beim Aufbauen, sind natürlich gerne vorher schon gesehen. Ein kleines Team wird schon ab 8 Uhr da sein in dem Park. An Ständen bisher haben wir hoffentlich einen Infostand vom KV Düsseldorf. Einen stellt der Landesverband. Die Piratenfraktion möchte wohl auch einen Infostand machen, ist aber noch nicht ganz sicher, weil die sich noch mit GO und dem Landtagspräsidium rumstreiten deswegen. Angefragt sind diverse NGOs, der Flüchtlingsrat hat zugesagt, der AK-Vorrat wird zumindest einen kleinen Stand da haben. Es sind noch diverse andere NGOs angefragt. Die Konsolenkinder aus Düsseldorf, ein total lustiger Verein, der sich zum Erhalt alter Konsolenspiele verschrieben hat und einmal im Monat ein Pong-Turnier stattfinden lässt. Ich finde es großartig. Wir werden eine Bühne haben mit Live-Musik und DJ-Mucke. Das Ganze läuft von 12 bis 18 Uhr. Es wird ein Pressefrühstück geben in einer Bar, die da in der Nähe ist. Kommen vom Bufo, will irgendwer kommen. Listenkandidat, ja? Was mich vor allem interessiert, sind die ganzen Infos, die du jetzt gerade aufgezählt hast, irgendwo aufgeschrieben in dem Pad, ja, auf einer Wiki-Seite, ja, oder sonst irgendwo. Kann ich das bitte haben? Ja, ja, da habe ich gerade schon mit Jens drüber gesprochen, weil wir jetzt nächste Woche die Pressearbeit machen müssen. Ja, die muss Montag raus spätestens. Ja. Genau. Was wir noch brauchen, wo ich den Frank schon gefragt habe, was ich gerne da hätte, wäre irgendwie sowas wie Jongleure, Kleinkünstler, Dingsbums. Allerdings nicht gebucht. Also nicht, wenn er Zeit hat. Ich hätte gern Markus Komper natürlich auf der Bühne mit seiner Zaubershow. Natürlich. Ja. Ansonsten fände ich irgendwie eine Gruppe Jongleure. Es gibt hier in Düsseldorf eine Jongleursgruppe im Zack. Fände ich ganz gut. Wie gesagt, ich habe den Frank da schon gefragt. Aber wenn einer von euch jemanden weiß in seinem Bekanntenkreis, der komische Dinge macht als Kleinkünstler, du weißt jemanden? Der sehr komische Dinge macht. Der komische Dinge macht, die man auch in der Öffentlichkeit macht. Die auch andere Leute sehen möchten. Zwei Studiensätze. Ja. Der kriegt da sogar Geld für manchmal. Können wir uns ausreichend repräsentieren oder soll ich versuchen, noch den Infostand aus Neustadt anzuschleppen? Also es reicht, wenn wir zwei Infoständen da haben. Ja, sonst, also wenn er Pavillon gebraucht wird, kann ich gegebenenfalls auch was mitbringen. Ihr wolltet Flyer drucken lassen. Ja, die sind schon gedruckt. Die sind, sollten eigentlich heute geliefert werden, waren aber nicht in der Post. Scheiße, das heißt, die stehen also für morgen auch für den Bus nicht zur Verfügung. So sieht es leider aus. Moment, der Paki hat mir aber gesagt, er hätte eine Schwarz-Weiß-Version gemacht. Ja, die Schwarz-Weiß-Version gibt es, die können wir drucken und fotokopieren, das geht alles. Hat das schon jemand gemacht? Wir hatten gestern welche mitgegeben, die irgendwie an die Laternen gepappt wurden. Für morgen weiß ich es nicht. Nächste Frage. Sind von den Schwarz-Weiß ausgedruckten Flyern noch welche da? Oder haben wir die Dateien? Sag doch einfach ja oder nein. Ist zu einfach. Die Datei müsstest du den Paki fragen. Ich habe die leider nicht. Wer ist er jetzt? Ich weiß. Ja. Und auf welchen Kanälen sind diese Informationen, die du gerade aufgezählt hast, bereits rausgegangen? Über diverse Eventportale hier für Düsseldorf, wo ich das Ding angemeldet habe. Es gibt eine Facebook-Veranstaltung dazu, die ich schon rausgedübelt habe, wo alle, die da jetzt schon so eingeladen sind, das bitte weiterverteilen. Ich habe die Touristenzentrale Düsseldorf schon angerufen und der die Info gegeben, die leider das auf die Seite nicht draufnehmen, weil sie den ganzen anderen Parteien auch abgesagt haben für deren Sommerfeste. Sagen, dass sie in den 3 Monaten oder 2 Monaten vor der Wahl prinzipiell keine Parteiveranstaltung auf ihren Eventkalender aufnehmen. Müssen wir mit leben. Aber dafür die ganzen freien Dinger, also meine Stadt und Evento und das Dings, da habe ich das überall eingetragen. WDR wird auf jeden Fall... Kolibri habe ich noch nicht. Jetzt, wenn ich ja das Programm habe, werde ich dementsprechend nächste Woche sowohl Radio als auch Fernsehen als auch Printmedien noch kontaktieren. Wie gesagt, WDR kommt tatsächlich mit einem Ü-Wagen zu dem Fest. Es wird leider keine mehr da. Okay. Ist in diesem Pad auch irgendwo hinterlegt, welche Kandidaten noch aus anderen Bundesländern dabei sind? Ich glaube, Bruno und... Genau, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, dass wir da alle Infos jetzt dann eben sammeln, speziell für die Pressearbeit und für das Pressefrühstück, dass wir die Kamera auf dem Schirm haben. Ja, ja. Da für die Presse wird auch irgendwie dann so ein kleines Catering gebucht. Ja, wie gesagt, ich brauche die Infos bis Montag spätestens. Kriegst du. Ja. Ansonsten gibt es da auch für die Gäste ist für Speis und Trank gesorgt. Es gibt einen Fressstand mit Kuchen und Kaffee und Salat und Würstchen und zwar alles in Bio-Qualität gemacht, also auch politisch korrekt, was für einen vernünftigen Preis rausgeht. Also die haben, ich glaube, ein Würstchen mit Brötchen kostet irgendwie 2 Euro, was für so Volksfeste total normal ist. Nur, dass da der Vorteil ist, dass es ein normaler Volksfestpreis ist in Bio-Qualität, was dann nochmal was obendrauf ist, finde ich, was wir sagen können. Dafür, dass ich denen gesagt habe, wir hatten ja erst ein totales Problem, Leute zu finden, die uns das Catering machen, weil irgendwie die Vereine das machen wollten und wir kaufen selber Würstchen und was weiß ich was und es hat dann alles nicht geklappt. Habe ich jetzt einem Caterer gesagt, hör mal, super Deal, du darfst da die Sachen verkaufen, dafür musst du aber Tische und Bänke aufstellen. Ne? Deswegen kriegen wir jetzt die ganzen Tische und Bänke für lau und haben ein super Catering da. Verarscht. Nein, ich habe einfach... Hat ein Geschäft vorgeschlagen? Ja, es ist ein Geschäft, das sie nicht ablehnen konnten. Genau. Das war's wieder mit dem Pferdetropfen. Das macht jetzt die Flora Bar in dem Park. Danke für den Tipp von Frank, dass ich die frage. Ich habe an alle gedacht, nur nicht an die Flora Bar. Ja, ist total bescheuert. Und vor allen Dingen buchen wir über die ein Catering für die Presse. Ich habe an alle gedacht, nur nicht daran, die zu fragen. Völlig hirnrissig. Nachdem Frank mir das gesagt hat, habe ich dann da angerufen und so, ja, kein Problem, machen wir. Ich so, ja, alles klar. Und Bacon, ja, auch kein voll Honk. Hast du noch irgendwas Schweinefreies geordert? Vegetarisch gibt's auch. Okay. Ich weiß nicht, ob die Würstchen... Ich habe jetzt mir kein genaues Menü machen lassen. Die Flora Bar ist politisch korrekt und die kümmern sich, die haben auch gesagt, die machen vegetarischen Krams und Bio-Zeugs und ich glaube, der Kuchen ist auch ohne Fleisch. Die machen nur kein Fleisch. Sicher? Die macht kein, also der hat gesagt, die würden auch Bier und Softdrinks, hat er gesagt. Nicht, wenn ich einen Schnitzel habe. Wenn dein Kuchen Gelatine dran ist, ist der nicht schweinefrei. Ja? Oh. Ja? Ich dachte, wir noch nicht. Vegan, da wurde ich auch schon mal drauf angesprochen, am 1. Mai, wo alle Parteien irgendwas machen. Es wäre etwas Neues, etwas Schönes, wenn es auch was Veganes gäbe. Ich überlasse denen das, weil die stellen uns umsonst Tische und Bänke. Okay. Also das, meine Güte, da gibt es Catering, das ist ein normales Familienfest. Mhm. Ja, das ist, nochmal, es ist, auch wenn wir uns freuen und möchten, dass der komplette Landesverband kommt, das ist jetzt kein Fest für uns Piraten, wo wir uns selber feiern. Das ist ein Bürgerfest für die Bürger. Ja, ja, das ist so ein grundsätzliches Missverständnis vielleicht bei einigen Leuten. Deswegen weiß ich auch nicht, ob es Mate gibt. Ja, also ich meinte es eben nur strategisch, weil tatsächlich ein größerer Kreis gerade hier in der Innenstadt muslimisch ist. Und ach so, ja, guckt, also darf, es gibt mit Sicherheit, kind, ja, das, also da gibt, das wissen die bestimmt. Kann ich bei denen ja auch nochmal kurz nachfragen. Ich kann bei denen, genau. Ohne denen das jetzt vorzugehen, ich glaube, die sind dazu in der Lage. Ich gehe auch davon aus, die wirken extrem kompetent am Telefon. Ein Hinweis, so könnt ihr auch das und dann sagen, ja, kein Problem oder oh Gott, geht gar nicht. Das fand ich super. Wir haben eine Band, die auf der Bühne live spielt. Bis jetzt, also zwei habe ich angefragt, eine hat ja gesagt, für Lau. Ja, also wirklich, die spielen für Lau. Pornophonik spielt nicht. Wie gesagt, es ist kein Piratenfest, es ist ein Bürgerfest für Bürger. Deswegen ist auf dem Amiga gespielte Zweitonmusik nicht auf dem Gameboy gespielt. Vielleicht nicht unbedingt das Angebrachteste. Aber das ist cool. Ja, dann mach eine Party, wo du sie hin einlädst. Wir haben gestern Abend die AG Party gegründet, da können wir dann unsere eigene Party machen. Auf der Wahlparty ist Pornophonik okay. Ja, das stimmt, das ist eine gute Idee. Ja. Als du gerade noch nach Attraktionen gefragt hast, da steht aber kein Budget für zur Verfügung. Das soll alles kostenlos sein. Das weiß ich, also wie du gemerkt hast an dem, was ich gesagt habe, ich versuche so viel wie möglich für Lauda hinzukriegen. Die Leute haben die Möglichkeit, sich da zu präsentieren. Genau. Ja. Und wenn wir Leute finden, die sagen, ich möchte auf einem Fest irgendwie mich selbst präsentieren, ist das schön. Wir werden da keinen Künstler einbuchen. Das meine ich. Also die Band kriegt von uns, was man denen zusagen kann, diese komplette Band, die da spielt, kriegt das Spritgeld von Bochum hierhin. Ja, es ist jetzt überschaubar. Und Speis und Trank. Essen, also sie kriegen was zu essen und zu trinken. Okay. Ja, das ist für mich in Ordnung. Auch für andere Künstler, die da auftreten, das ist auch selbstverständlich. Auch so anbieten. Könntest du den anderen auch anbieten. Ja. Da war Kinderschminken angefragt. Kinderschminken? Ja, das wäre, also ich hatte die Frau von Michael gefragt, der da hinten im Dunkeln sitzt. Ist so noch nicht ganz klar, ne? Ja, weil, wie gesagt, sie muss auch selber gucken mit den Terminen, ob sie das hinhaut. Ich hatte heute Morgen zum Frühstück mit ihr darüber gesprochen, und sie sagte mir, sie wird das am Wochenende jetzt entscheiden. Super. Und wir haben ein... Da wollte ich aber noch fragen, sie muss nichts weiter mitbringen als Schminke, ne? Wir machen da irgendein Eckchen dann. Ja. Ja, das ist richtig. Ein paar Stühle hinstellen, gut ist. Ja. Ich wollte gerade sagen, also das ist Voraussetzung, es muss schon irgendwie eine Gelegenheit haben. Ja, regnet was über dem Kopf. Weil ja klar, ich sage, Pavillon, ein paar Schüler hinstellen, gut ist. Ja. Eine Frage, die ich jetzt mal stelle, wie wäre es irgendwo vielleicht ein Gitterkarussell oder sonst? Wir haben ja keinen Platz dafür. Da fällt mir doch aber eine Sache ein, da kann man Soester fragen. Wir haben noch die Hüpfburg. Ja, und die Soester, die haben ein so kleines Piratenschiffchen, so ein kleines, da kann man Kinder draufsetzen, die können damit fahren. Vielleicht können die sollen jetzt extra nach Düsseldorf karren. Ja? Bällebad? Bällebad Outdoor ist richtig scheiße, vor allen Dingen in der Nähe von einem See. Mit einer leicht abschüssigen Wiese ist ein Bällebad an einem See eine totale Kackidee. Aber wir haben ein 9 Meter langes orangenes Piratenschiff als Hüpfburg. Das sollte eine anständige Attraktion sein. Gibt es eigentlich eine Altersbeschränkung für das Ding? Ich glaube eher Gewicht. Mist. Oh, verdammt. Ines. Das ist Diskriminierung. Ja, aufschreiben. Haben wir da Werte für das Piratenschiff, die sonst die Kinderbetreuung machen? Weil das Ordnung. Es kommt ein Schild. Ich würde gerne auf die Frage antworten. Es kommt ein Schild vorne dran, betreten auf eigene Gefahr, dann brauchen wir keinen Betreuer. Ach, Nee, aber der Typ hatte gesagt, so, dass da am Eingang jemand steht, dass da nicht so viele draufgehen. Achso, ja, da passen wir drauf auf. Oder mit der. Da würde ich auch sagen, dass da hat sie sehr recht. Also, ist meine Eltern Form ist professionell und daher war ich das eigentlich so. Hat eine Tür. Nicht nie. Ohne. Ja, alleine die Sache mit Schuhen und Steinen drunter. Ja, auch dafür. Ich dass da nicht 100 Leute, ja, weil wenn da, ja, welche verletzen, haftest du dafür. Ja. Nee. Doch. Doch. Wenn du, ja, dieses Elternachtlaufende Kinder, das ist ein Bullshit-Schild. Es gibt doch eine scheiß Außenwirkung, wenn wir da Kinder mit. Es gibt eine scheiß Außenwirkung, aber das ist kein Bullshit-Schild. Eltern achten. Steht die Veranstaltung. Soll ich euch die Versammlungsstättenverordnung mitbringen? Brauchen wir nicht. Eltern achtet auf eure Kinder. Also, ich habe jetzt schon, weiß nicht, 1000 Veranstaltungen gemacht. Aber ist es nicht auch einfach freundlicher, wenn wir da zwei nette Personen haben? Ja, natürlich. Also. Wenn du nachher die Liste, diese Infomail machst, du wahrscheinlich nachher für eine Liste, schreib doch einfach einen Satz mit dazu. Wir brauchen noch Helfer. Genau. Alle, die Idee auch total toll finden, dass da Leute stehen, wir suchen noch Helfer. Und man kann sich da gerne ans Piratenschiff stellen. Wo melde ich als Freiwilliger? Generell noch Hilfe gebraucht. Kann ich jetzt gerade da und dafür wird Hilfe gebraucht? Ich habe noch keine Personalplanung gemacht für den Tag. Kannst du rechtzeitig auf die Schüsseldorfer oder sonst was mal schicken? Ich schick's dir. Dann kannst du es weiterschicken. Ich bin da nicht angemeldet. Ja, ich weiß. Das ist mal eine ganz tolle. Ich melde mich. Ja, ich weiß. Ganz anständig. Eine Sache, die ich auch relativ wichtig fände, wäre, wenn wir zumindest einen Sammelbereitschaftsdienst haben. Der Melanu ist unter anderem gerade nämlich auch da. Material könnte ich besorgen, wenn wir da zwei Leute hätten, die so ein bisschen auf der Fall sind, falls was passiert. Ich meine, gut, wir haben ja auch eine Ausbildung, im Notfall können wir auch einspringen. Material kann ich aber besorgen, dass wir Klamotten da bringst haben. Bringst du mit? Was ist. Ja. Gut. Nachmittags bin ich da. Ach, so kann ich dann nicht machen. Aus Monat vorbeizukommen, der ist ja auch Retzer, weil das Feuerwehr und so alles, ne? Oder den Luftschutz, falls er wieder da ist. Ja. Alles klar. So viel zu unserem Sommerfest. Yeah. Kommet zuhauf. Sehr geil. Spread the word. Freunde, Familie, alle mit. Achso, nee, eins noch, was wir überlegt hatten, was noch eine gute Idee wäre, weil wir da ja auch so ein bisschen unsere Lebenskultur präsentieren wollen. Kennt jemand von euch einen talentierten Sprayer? Nee. Ja. Der was? Ja? Ja. Zum Sprayen. Kennt jemand von der talentierten Sprayer? Für was? Der soll Zuckerwatte verkaufen. Mäuse melken. Der Pierre, der Pirat, der Verkehrspirat aus Hamburg. Okay, weil ich fände es eine total schöne Idee, wenn wir da einen Bauzaun aufstellen, Pappe Papier dran machen und er dann dort vor Ort ein Kunstwerk da drauf sprüht oder Hartfaserplatte am besten und wir das Ding dann hinterher für einen guten Zweck fürs hier das Kinderhospiz Regenbogenland oder sowas versteigern. Wie groß ist das Kinderhospiz? Das ist so ein normaler Wesselmann, weißt du, so ein Bauzaun links. Das ist irgendwie 2x3, glaube ich. 2x3 Meter. Ja. Der muss den Entwurf vorbereiten. Ja, genau, der müsste dann den Entwurf vorbereiten und wir würden dann quasi live vor Ort sprüht er dieses Bild und es wird versteigert. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ja, das hat was. Weil es auch zu uns passt. Ja, du hattest noch was? Nicht. Erwischt. Claudia. GU-Antrag. Zum Thema, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen nochmal zurück in der TO. Ich bin gerade die Verti-Queues durchgegangen, die Vernetzungs-Queues, die ja auch dazugehören. Da habe ich nur Lesezugriff, da kann ich nichts dran ändern. Wir müssen da mal was die Zugriffe angeht, was die Schreibzugriffe angeht. Vernetzung Bund, Vernetzung Kreise, da sind mehrere Monate alte Tickets drin, die noch nie angefasst worden sind. Nur ich habe da keinen Zugriff drauf. Also ich kann sie nur lesen, ich kann sie nicht bearbeiten. Also ich muss, glaube ich, das. Der Bund kommuniziert nicht mit uns, auch ein Stück weit relativieren. Ja. Wahrscheinlich hat der Bund mit uns. Hallo, hat sich mehrfach verzweifelt angerufen. Als Bund, mehrfach. Wahrscheinlich hat der Bund mit uns kommuniziert, es ist bloß an einer bestimmten Stelle stecken geblieben. Vielleicht haben sie schon Reiter losgeschickt, aber die sind in Brandenburg versandet. Salomon ruft dann nachts verzweifelt an, so um 12:30 kriegst du da einen Anruf von der Bundeswahlkampfkoordination. Was ist denn damit? Hat noch jemand irgendwas, sonst würde ich jetzt beenden. Hier vorne liegt ein.